Es gibt noch Texte ist der Zusammenfassung von Herrn Becker. Nella prima giornata non c'erano sufficienti le copie di quel sunto che abbiamo fatto della, della relazione di Becker. Parecchie volte e soprattutto nei Kulturkämpfe del 1860-70. Il relatore non ha bisogno di essere presentato, ma lo voglio fare lo stesso, il professor Hans Meyer, storico e politologo, il quale ha agli inizi della sua carriera ha scritto libri importanti fino ad oggi, spesso citati, uscite in varie edizioni. Cito solo Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, cioè gli inizi della scienza tedesca dello Stato e dell'amministrazione, Ältere deutsche Staatslehre und westliche politische Tradition, cioè il confronto di questa specifica storica tedesca dello Stato con il mondo politico occidentale, tema non solo storico ma di grandissima anche attualità politica, poi fondamentale anche per il nostro argomento Revolution und Kirche zur Frühgeschichte der christlichen Demokratie, cioè Revoluzione e Chiesa per gli inizi della storia della democrazia cristiana. E poi, come saprete tutti, il professor Meyer, senza abbandonare mai la scienza, è passato alla politica. Il professor Meyer è stato ben 16 anni, dal 70 all'86, ministro di Stato bavarese per la pubblica istruzione e il culto, cioè per università e scuole da un lato, relazioni con le chiese dall'altro lato, e in questo periodo lui è stato uno dei più importanti formatori della nuova politica culturale nella Germania degli anni 70, anche nel confronto dei due grandi schieramenti politici, e in Baviera, tranne Regensburg, tutte le nuove fondazioni di università, Augsburg, Passau, Bamberg, Bayreuth, sono state fatte sotto la sua gestione. Inoltre il professor Meyer è stato presidente del Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Allora non ha soltanto influito di molto la politica culturale della Baviera, ma proprio gli atteggiamenti politici e sociali del cattolicesimo tedesco. Mi auguro dunque una seduta molto interessante. Prima di dare la parola al professor Meyer, vorrei dare un benvenuto anche al signor Bill Meyer della Bayerischer Rundfunk, che è oggi tra di noi, di modo che Monaco e la Baviera sono rappresentati in un modo molto autorevole. Bitte Sie zu sprechen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das 19. Jahrhundert war für die deutschen Katholiken verlustreich. In der Säkularisation büßten sie ihre in der Reichskirche verankerte öffentliche Repräsentation ein und verloren ihr Bildungswesen. In den Staaten des Deutschen Bundes geriet die Kirche unter politischen Druck. Gleichzeitig veränderten die Vorgänge von 1803 bis 1815 das seit dem Westfälischen Frieden notdürftig stabile Gleichgewicht der Konfessionen. Infolge des Untergangs des stiftischen Deutschland hatte die protestantische Kultur des Nordens kein Gegengewicht mehr. Es ist also kein Wunder, dass am Anfang des 19. Jahrhunderts noch das Alte Reich mit seiner notdürftig ausgewogenen Konfessionsverteilung steht, am Ende des 19. Jahrhunderts aber ein deutsches Reich mit einer protestantischen Mehrheit. Lassen Sie mich die einzelnen Phasen dieses Vorgangs einleitend kurz charakterisieren. Der wichtigste Gegenspieler des Katholizismus in Deutschland im 19. Jahrhundert war die nationale Bewegung. So mindestens sieht es aus vom Ergebnis im letzten Drittel des Jahrhunderts her gesehen. Die Katholiken waren zwar stark genug, sich zu behaupten, eine Organisation der Verteidigung ihrer Rechte zu begründen. Sie haben auch früh, sehr viel früher als die Protestanten, von demokratischen Formen der Verteidigung Gebrauch gemacht. Das reicht von der Petitionsbewegung in der Revolution von 1848-49 bis zur Gründung der Zentrumspartei. Aber weiter zielende Absichten scheiterten eben doch an diesem schon genannten mächtigsten Gegenspieler der deutschen Katholiken im 19. Jahrhundert, an der nationalen Bewegung oder genauer an der Form, in der diese nationale Bewegung in Deutschland sich schließlich verwirklichte. Sehr summarisch möchte ich die einzelnen voneinander abgehobenen Phasen im Verhältnis von Katholizismus und nationaler Bewegung charakterisieren. Bis zum Jahr 1848 war das Verhältnis noch offen. Die künftige nationale Form Deutschlands war noch nicht festgelegt. Die Katholiken konnten hoffen, im einstigen Gesamtstaat ein maßgebendes Wort mitzusprechen. Nicht wenige Katholiken, auch im Episkopat, haben 1848 während der Frankfurter Verfassungsberatungen von einer Erneuerung der Stellung der deutschen Kirche durch ein Nationalkonzil geträumt, und die Würzburger Bischofsversammlung gab diesem Wunsch auch gegenüber Rom feierlichen Ausdruck. Die Forderung nach Freiheit der Kirche hatte unter diesen Umständen einen doppelten Sinn. Präventiv diente sie als Schutz gegen die Majorisierung in einem etwaigen kleindeutschen Reich mit protestantischer Mehrheit. Positiv verfolgten die Katholiken mit ihr das Ziel, die Kirche frei und stark zu machen und ihre Entfaltung in einem künftigen Reich zu sichern. Politik und Staatsgewalt, so formulierte es 1849 die dritte Generalversammlung der Katholiken in Regensburg, sollten sich, Zitat, von jenem Gebiet möglichst zurückziehen, auf welchem zur Stunde noch eine Einheit unmöglich ist, vom Gebiet der Kirche. Sie müssen die Kirche möglichst freigeben, denn nur um so viel wird Deutschland einiger werden, als die Kirche vorher freier geworden. Die Freiheit der Kirche ist die Mutter einer besseren Zukunft in Deutschland. Zitat Ende. Auch nach dem Scheitern des Frankfurter Verfassungswerkes hielt man an diesem Programm fest, wenngleich die Haltung Roms gegenüber einem deutschen Nationalkonzil stets ablehnend war. Die Hoffnungen richteten sich jetzt auf Österreich. Zwischen 1850 und 60 fanden die meisten Katholikentage auf österreichischem Boden statt, in Linz, Wien, Salzburg, Prag. In Linz, wo man 1850 dem jungen Kaiser Franz Josef Ovationen bereitete, hat Döllinger als Sprecher jener Kräfte im deutschen Katholizismus, die einen Ausgleich mit den Protestanten und der nationaldeutschen Kultur suchten, ein letztes Mal die Vision einer erneuerten, wahren, reellen deutschen Kirche besucht. Zitat: Wir hatten schon einmal eine sehr blühende deutsche Kirche in jenen schönen Zeiten, als das große deutsche Reich von Nähler umfasste, die damals auch deutsche Erziehung und Eierkirche Großdeutsch-Katholisches und protestantisches Geschichtsbild einander schroff gegenüber. Während die liberale und nationale Bewegung in konfessioneller Voreingenommenheit und antirömischem Affekt einen immer unverhüllter antikatholischen Kurs steuert, hebt jetzt im katholischen Lager, das seine Reihen dichter zu schließen beginnt, jener ebenso heftige wie bedenkliche Aufmarsch gegen den Zeitgeist an, der die spätere Ghetto-Mentalität vorwegnimmt, die polemische Absetzung von den modernen liberalen Errungenschaften, Pressefreiheit, Gewissensfreiheit, moderne Kultur, der polemische Rückzug auf die eigene, abgeschlossene, umhegte, religiöse, literarische und schulische Sonderwelt. Der Krieg von 1866, die Ausschließung Österreichs aus dem künftigen Reich, bringt dann die Trennung von Katholizismus und nationaler Bewegung in Deutschland zum vorläufigen Abschluss. Im mehrheitlich protestantischen Kaiserreich von 1871 sind die Katholiken als Konfession eine Minderheit. Im mehrheitlich katholischen Vielvölkerstaat Österreich sind sie als Deutsche eine Minderheit. Kurzum, deutscher Katholizismus und deutsche Nation decken einander nicht mehr. Sie sind zwei verschiedene Größen geworden. Der Traum Wessenbergs und noch Dölligers von einer erneuerten Kirche in einem erneuerten Reich ist ausgeträumt. Man versteht die spätere Geschichte des deutschen Katholizismus nur, wenn man sich die fundamentale Bedeutung der Ereignisse von 1866 und 70 für das politische und religiöse Schicksal der Gläubigen klar macht. Kulturelle und religiöse Isolierung gegenüber der nationalen Bewegung auf der einen Seite, hineingezogen werden in den Kampf des Habsburgerreiches gegen die andringende Welle anderer Nationalitäten auf der anderen. In diesem doppelten Sinne wird die nationale Bewegung zum Schicksal des deutschen Katholizismus im 19. und noch im 20. Jahrhundert. Dieser sehr verkürzt geschilderte Prozess der Gewichtsverlagerung vom Katholizismus zum Protestantismus im deutschen 19. Jahrhundert hat nun seine lange Vorgeschichte und über sie möchte ich im Folgenden einige Bemerkungen machen. Die Gewichtsverlagerung vom katholischen zum protestantischen Volksteil hatte sich seit dem Westfälischen Frieden vorbereitet. Der Schwerpunkt dieser Umstrukturierung liegt im 18. Jahrhundert. Die Vorgänge sind im Einzelnen noch sehr wenig erforscht. Ich kann also mehr Fragen aufwerfen im Folgenden als Lösungen bieten, in der Hoffnung auf eine lebhafte Diskussion. Ich will einige Bereiche solcher sich formierender Ungleichgewichte hier schildern und zur Diskussion stellen. Ich beginne erstens mit der Bevölkerungsstatistik. Es ist nicht so, dass der katholische Volksteil gegenüber dem evangelischen im 18. Jahrhundert zahlenmäßig im Ganzen abgenommen hätte. Zu Ende des Alten Reiches stellen die Katholiken noch immer die Mehrheit der Reichsbevölkerung, wie schon in der Zeit vorher. So schwierig eine Quantifizierung im Einzelnen ist, wir haben in Deutschland ein großes Defizit an historischer Demografie, so kann man doch in großen Linien die Entwicklung so charakterisieren. Nachdem von der Mitte bis zum Ende des 16. Jahrhunderts die Evangelischen ein Übergewicht hatten, Schätzungen in der Literatur reichen von 60% bis zu 90%, wahrscheinlich liegen die realen Verhältnisse eher bei 60%, gewinnt dann der erneuerte Katholizismus in den folgenden Jahrzehnten Boden zurück, vor allem durch die Gegenreformation in den habsburgischen Erblanden. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges steht fest, die Konfessionen können einander weder bekehren noch vernichten. Und so bleibt als einziger Ausweg die Religionszweiheit, wie Anschütz gesagt hat, noch nicht die Religionsfreiheit. Religionsfreiheit tritt nur als Spaltprodukt korporativer Freiheiten in den ersten Erscheinungsformen an den Tag nach 1648, aber im Ganzen entwickelt sich ein System des Gleichgewichts. Das Territorium ist monokonfessionell, das Reich ist bikonfessionell oder, wenn man will, trikonfessionell, da ja die Calvinisten an diesem Prozess seit 1648 partizipieren. Diese Religionszweiheit war der Ausweg aus dem historischen Patt, das sich von 1555 bis 1648 herausgebildet hatte. Auf dieser Basis stabilisieren sich seit dem Westfälischen Frieden die territorial-konfessionellen Verhältnisse. Deutschland zerfällt in zwei konfessionelle Lager, der Norden und Osten meist evangelisch mit einigen katholischen Enklaven, das Bistum Ermland, Münster, Fulda, eine Zeit lang auch das Erzbistum Bremen. Der Süden und Westen meist katholisch mit zahlreichen protestantischen Einschlägen, Württemberg, die pfälzischen Gebiete, anfänglich auch die Oberpfalz, viele Reichsstädte in Oberdeutschland, Baden-Durlach, Niederelsass, Ansbach, Bayreuth. Die Massenverschiebung auf konfessionellem Gebiet begann nach 1648 zu erstarren. Diese Erstarrung hinterließ scharf ausgeprägte, von der politischen Zugehörigkeit der Gegend bestimmte konfessionelle Grenzen. Man darf hinzufügen, diese Stabilisierung kam zunächst der katholischen Seite zugute. Es gibt aber auch Regionen mit starkem evangelischen Bevölkerungswachstum. So hat zum Beispiel Reinhard Armengout du Paquier in ihren demografischen Arbeiten herausgehoben, vier Zonen starken Wachstums im 18. Jahrhundert. Das ist Württemberg, Ostpreußen, Pommern und Schlesien. Erstaunlich, dass sich in Schlesien von 1700 bis 1800 die Bevölkerungszahl von 1 Million auf über 2 Millionen verdoppelt. Noch stärker wächst Pommern und Ostpreußen, und auch Württemberg erstaunlicherweise verdoppelt sich in dieser Zeit fast. Zweiter Punkt, die Ortsverteilung, ein Gebiet, wo wir noch mehr im Dunkeln tappen. Es gibt auf der einen Seite ja heute eine sehr eingehende Reformationsforschung, die das territoriale Element untersucht. Als ihr Ergebnis kann man wohl festhalten, dass die Reformation im Ganzen ein urbanes Geschehen gewesen ist, dass die Wirkung der Städte hier außerordentlich in den Vordergrund tritt. Wir haben aber keine Verbindung zwischen diesen Forschungsergebnissen des 16. Jahrhunderts und dem demografischen Bild des 18. Jahrhunderts. Ob sich zwischenhindurch eine Verlagerung ergeben hat, die etwa schon die Ortsverteilung des 19. und 20. Jahrhunderts vorwegnimmt, nämlich dass die Katholiken stärker in den Kleinstädten und auf dem Land vertreten sind, die Protestanten stärker in den Mittel- und Großstädten. Eine Ausnahme stellen übrigens da bis heute die Gemeinden von 1 bis 1000, da überwiegen auch im heutigen Gesamtdeutschland nach der jüngsten Volkszählung wieder die Protestanten. Das hängt also mit Nord- und Ostdeutschland zusammen, mit dieser ganzen Zone von Schleswig-Holstein bis zu Mecklenburg und Vorpommern, wo nie eine wirkliche Gemeindegebietsreform stattgefunden hat und wo die Evangelischen tatsächlich bis heute das Land weitgehend beherrschen. Aber ich deute damit nur an, wie viele Probleme einer historischen Demografie hier aufgeworfen sind. Mit aller Vorsicht kann man vermuten, dass die Neigung der Katholiken zu ländlichen Räumen und Kleinstädten, die der Protestanten zu mittleren und größeren Städten, die sich dann mit wachsender Freizügigkeit im 19. Jahrhundert ganz deutlich herausbildet, doch vielleicht ihre Vorspiele hat bis zurück zur Reformation, die ja, wie wir inzwischen wissen, ein wesentlich urbanes Geschehen war. Es wäre eine reizvolle Aufgabe historischer Statistik, im Einzelnen zu klären, wie sich unter der Decke territorial abgegrenzter konfessioneller Ordnungen unterschiedliche Sozialstrukturen herausbilden, die übrigens nicht identisch sind mit der Konfessionsverteilung. Zum Beispiel der Westen ist immer städtereicher gewesen und der Westen ist sehr stark gemischt, weniger katholisch-lutherisch als katholisch-calvinistisch seit dem 17. Jahrhundert. Immerhin sind so erfolgreiche und rasch sich entwickelnde Städte wie Hamburg, Leipzig, auch Breslau, ganz oder doch zum Teil evangelisch, und die ältesten Verbindungen von Aufklärung und Protestantismus wachsen im städtischen Milieu. Man muss nur an Halle, Göttingen, Berlin und Königsberg erinnern. Drittens die politischen Strukturen. Hier stehen sich zwei Entwicklungen gegenüber. Einmal die auffangende, moderierende, ausgleichende Tendenz des Reichsrechts, das ja mit vielen modern anmutenden Verfahren der Itio in Partes, der Nichtüberstimmbarkeit der Konfessionsparteien in den Ausschüssen, eine Balance in Gang bringt. Also das ist die Linie der konfessionellen Parität. Daneben in den Territorien das Gegenteil, die konfessionelle Purität. Das Gegensatzpaar steht schon bei Hegel in der Reichsverfassungsschrift, die um 1800 entstanden ist. Parität im Reich, Purität in den Konfessionen. Dieser komplexe Gleichgewichtszustand gerät im 18. Jahrhundert bekanntlich durch die Expansionspolitik Friedrichs II. In Bewegung. Und mit dieser Veränderung des politischen Status quo erhält das protestantische Deutschland zum ersten Mal im Bereich der Politik eine Art Initiative. Der Protestantismus besitzt fortan eine autochthone, zur Expansion entschlossene Vormacht, und das Echo ist in der sich damals bildenden zeitgenössischen Literatur deutlich zu spüren, von Möser und Herder bis zum fritzisch gesinnten Rheinhessen Goethe. Demgegenüber wirkt das katholische Deutschland defensiv, es stellt sich gewissermaßen hinter die Reichsverfassung, aber das Reich verliert seine zusammenhaltende, integrierende Kraft, den geistlichen Staaten wird bis in die katholischen Zirkel hinein ihr Lebensrecht immer unverhüllter bestritten. Die katholische Aufklärung führt dann zu einer massiven Selbstschwächung der geistlichen Staaten. Aretin hat von einer beispiellosen Verwirrung gesprochen, die Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts eingetreten ist, weil der Prozess der katholischen Aufklärung die geistlichen Staaten, das stiftische Deutschland, selbst in Frage stellt, während gleichzeitig die Expansion Preußens erkennen lässt, wo die stärkeren politischen Bewegungskräfte liegen. Der vor kurzem verstorbene Herbert Raab hat in seinen Forschungen sehr betont darauf hingewiesen, dass die Säkularisation ja ihr großes historisches Vorspiel gerade im Bereich der katholischen Staaten hat, keineswegs nur in Österreich, aber sehr stark auch in Österreich, und dass das alles nicht erst mit der Französischen Revolution und Napoleon beginnt, wohl aber dort dann eine europaweite Ausstrahlung gewinnt. Die katholische Position schwächende Siegeszug der Säkularisationen beginnt schon im Alten Reich und wird ständig auch durch eine katholische Selbstreflexion begleitet. Es tritt jetzt das hervor, was Herbert Raab das Anlehnungsbedürfnis der Katholiken genannt hat, eine zunehmende Orientierung an den protestantischen Staaten. Ich habe dafür hier viele Belege, Beispiele, Zitate dabei, aber ich lasse das jetzt einfach weg und komme viertens zum eigentlichen Zentrum unserer Überlegungen. Sie gelten den Bereichen von Sprache, Literatur und Bildung. Auf diesem Gebiet Sprache, Literatur und Bildung hat sich nämlich, das ist wenigstens meine These, die Auseinandersetzung, das Kräftemessen zwischen Katholizismus und Protestantismus in Deutschland entschieden. Hier entstanden die entscheidenden Ungleichgewichte zwischen den beiden Konfessions- und Bevölkerungsgruppen mit der Folge eines dauerhaften Überlegenheitsgefühls der Protestanten, eines Minderwertigkeitskomplexes der Katholiken. Hier taucht also das auf, was dann für die Zeit des Kulturkampfs typisch wird, protestantische Superiorität, ja auch in der Begriffsbildung Kampf für die Kultur erkennbar, und katholische Inferiorität. Hier müssen wir zunächst die Sprache, die sprachliche Entwicklung wenigstens in einigen Strichen skizzieren. Die kulturelle Überlegenheit des nord- und ostdeutschen Protestantismus im 18. Jahrhundert ist zu einem großen Teil ein Phänomen sprachlicher Art. Der Protestantismus entwickelte seit der Lutherbibel eine deutsche Kultur- und Geistessprache. Diesen Vorsprung mussten die Katholiken seit etwa 1760 erst aufholen. Endgültig ist es ihnen erst in der Romantik geglückt, aber durch weitgehende Übernahme des inzwischen erreichten Sprachfeldes. Es ist ja kein Zufall, dass auch die beiden größten katholischen Romantiker, Brentano und Eichendorff, eben aus dem Gebiet Preußens kommen und damit das neue Deutsch, den protestantischen Dialekt, wie später Jakob Grimm herausfordernd gesagt hat, sprechen. Dabei war Martin Luther keineswegs der Schöpfer, der Erfinder der deutschen Hochsprache. Es ist ja oft darauf hingewiesen worden, dass man in dieser Hinsicht die Entwicklung der Sprache und die literarischen Folgewirkungen der Reformation trennen muss. Luther war nicht der Erste, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, aber er war der Erste, dessen Übersetzung auch breiteren Kreisen verständlich war. Sein Einfluss lag vor allem im stilistischen Bereich, und er hat mit der Popularität seiner Schriften, einer Schreibform, die sich im ostmitteldeutschen, ostfränkisch-bayerischen Raum herausgebildet hatte, zu weiter Verbreitung verholfen. Zu Luthers Zeiten war der Sprachausgleich schon im Gang. Er sagt denn auch in den Tischreden: Ich habe keine gewisse, sonderliche eigene Sprache im Deutschen, sondern brauche der gemeinen deutschen Sprache, dass mich beide Ober- und Niederländer, also Süd- und Norddeutsche, verstehen mögen. Ich rede nach der sächsischen Kanzlei. Kaiser Maximilian und Kurfürst Friedrich, Herzog zu Sachsen, haben im Römischen Reich die deutschen Sprachen in eine gewisse Sprache gezogen. Also er selber ist sich bewusst, dass er von dem Sprachausgleich, der damals im Gang ist zwischen Oberdeutschland und der kaiserlichen Kanzlei, dass er davon profitiert. Er hat auch schon die beiden staatlich geförderten und verbreiteten Sprachformen genannt, die die stärkste Wirkung auf die künftige deutsche Gemeinsprache hatten. Die sächsische Kanzleisprache war die Sprache des größten ostmitteldeutschen Staatsgebiets, des Staats der Wettiner, zwischen Eisenach und Meißen, zwischen Wittenberg und Coburg. Die Schreiber dieser Kanzlei waren meist im Studium Generale in Erfurt ausgebildet und dann in Leipzig. Züge dieser Sprache waren in Übereinstimmung mit der Mundart. Anderes war im Gegensatz zur Mundart mit dem Süddeutschen und der kaiserlichen Kanzlei identisch. Ich zitiere Theodor Frings, der gesagt hat: In der donauländischen Klosterkultur, in der Einigung des Donauraums von Wien bis Regensburg, im Erzbistum Salzburg, in der wachsenden Macht der Habsburger, im Vorgriff der Wittelsbacher von Bayern, nach der Pfalz am Rhein, den mächtigen Handelsstädten an den Grenzen und im Innern, Wien, Regensburg, Augsburg, Nürnberg, in all dem liegen die Grundlagen der gemeindeutschen Sprache. Auch das will ich im Einzelnen nicht verfolgen. Es ist nur auch hier wieder ganz erstaunlich, dass sich das gemeine Deutsch, das wir heute sprechen, im oberdeutschen Raum gebildet hat. Also es ist zunächst noch keine Symbiose von protestantisch-norddeutsch, wie später Jakob Grimm das gedeutet hat, sondern Der Schwerpunkt des Gemeindeutschen liegt im Süden und wandert dann im Laufe der Zeit weiter nach Norden und Osten. Die Voraussetzung für die Entstehung des modernen Deutsch war die wenigstens partielle Konvergenz eines landschaftlichen, sächsischen und eines kaiserlichen Deutsch. Und so kann man umgekehrt die folgende Entwicklung wohl daraus erklären, dass diese Konvergenz sich im Vollzug der Glaubensspaltung und der Entstehung getrennter religiöser und politischer Kulturen auflöst. Deutschland ist das nahezu einzige Land des Kontinents, in dem sich annähernd gleich stark eine protestantische und eine katholische Sprachkultur entwickelte, die eine im Süden in engem Austausch mit der römischen und romanischen Welt, die andere im Norden in engem Austausch mit England und Skandinavien. Der Literaturhistoriker Karl Vietor hat das Problem so formuliert: Es wird immer eines der erstaunlichsten Probleme in der europäischen Geschichte bleiben, dass in dem einzigen Land, in dem eine katholische und eine protestantische Kultur sich nebeneinander entwickelte, auf dem Gebiet der Belles Lettres, wie auch auf dem der Philosophie und im gewissen Sinne der Wissenschaften überhaupt, der protestantische Bevölkerungsteil eine so starke Überlegenheit gezeigt hat. Zitat Ende. Die Frage, warum dies so war und ob dies so kommen musste, sollte man vielleicht nicht mit den üblichen Topoi der Reformationshistorie beantworten, mit dem Hinweis auf die Freisetzung des souveränen Individuums in der Reformation, auf die quasi reformatorische Subjektivität, die Gewissensunmittelbarkeit der Protestanten zu Gott und ähnliches mehr. Stattdessen empfiehlt sich, wie ich meine, ein Blick auf die Schul- und Bildungsgeschichte. Und hier zeigt sich, dass Katholiken und Protestanten ja zunächst von einer gemeinsamen Bildungstradition ausgingen. Die lutherische wie die katholische Schule und Universität entstammen dem Humanismus. Das Verhältnis Humanismus-Christentum war immer spannungsreich, im evangelischen Bereich ebenso bis ins 18. Jahrhundert wie im katholischen. Problem der Selbstherrlichkeit der Vernunft gegenüber dem Glauben. Dennoch erscheint zunächst dominierend vom 16. bis 18. Jahrhundert die Symbiose sowohl im evangelischen Bereich durch Melanchthon, der wirklich ein Präzeptor Germaniae gewesen ist und auf den die ganze evangelische Schultradition zurückging, wie im katholischen Bereich Ignatius und die Jesuiten. Hier erscheint der Humanismus als Verbindung der Vera Philosophia der Alten mit der christlichen Lehre und zugleich als Hilfsmittel religiöser Erziehung. Insofern sind Altprotestantismus und Katholizismus nicht wesentlich unterschieden. Auch die Universitäten haben noch, trotz vieler Neugründungen im evangelischen wie katholischen Bereich bis zum 18. Jahrhundert, eine ganz ähnliche Gestalt. Erst im 18. Jahrhundert ändern sich die Dinge. Ich habe versucht, das im Einzelnen nachzuweisen in der Festschrift für Paul Mikat, wo ich die Gründungsgeschichte der deutschen Hochschulen behandelt habe. Ich will das jetzt auch nicht im Einzelnen referieren. Jedenfalls die aristotelisch-scholastische Tradition dauert, genau wie die humanistische, noch bis ins 18. Jahrhundert hinein. Die Unterschiede zwischen katholischen und evangelischen Ländern machen sich am frühesten, das ist eine weitere These, in den Schulen bemerkbar. Mehr in den Schulen als in den Hochschulen. Zunächst war in den lutherisch geprägten Staaten die Organisation des Schulwesens keine kirchliche, sondern primär eine staatliche Aufgabe. Das ergab sich schon aus der Säkularisation der Kloster- und Domschulen. Gewiss gab es noch eine geistliche Schulaufsicht, aber sie wurde doch sehr locker gehandhabt. Es gab auch wenig disziplinäre Institutionen und die disziplinäre Kontrolle der Erziehung durch die Kirche lockert sich in den evangelischen Staaten sehr rasch. Die humanistische Symbiose, die melanchthonianische Symbiose, wird gegen das 18. Jahrhundert hin im evangelischen Deutschland schwächer und löst sich auf. Das hat zunächst zur Folge, dass Latein als Sprache der Bildung zurücktritt, Deutsch dagegen im Unterricht dominiert. Übrigens war Deutsch in den evangelischen Territorien von Anfang an im Katechismusunterricht üblich. Und daneben schuf die Lutherbibel und vor allem nicht zu unterschätzen das Kirchenlied einen breiten Strom von erzieherischen deutschen Texten. Auch in den katholischen Territorien dringt im späteren 17. und 18. Jahrhundert das Deutsche vor. Aber nun ist der entscheidende Unterschied der, wenn die Katholiken vom Latein zum Deutsch übergehen, dann gehen sie über zum Dialekt ihrer Landschaft. Ich vereinfache jetzt ein wenig, aber das ist die Situation in Oberdeutschland. Der gebildete Protestant dagegen geht über zu der über den Mundarten stehenden gemeindeutschen Sprache, wie sie in der Lutherbibel und im evangelischen Kirchenlied vorliegt. Als Geistlicher braucht er diese Sprache in der Predigt. Wenn er Laie war, dann lernt er sie lesend verstehen. Als das Zeitalter des Späthumanismus mit seiner lateinischen Literatur zu Ende ging und eine kunstvolle Literatur in deutscher Sprache sich herauszubilden begann, da konnte dieser epochemachende Übergang im Grunde nur im protestantischen Norden und Osten sich vollziehen, oder vorsichtiger formuliert, der Norden und Osten hatte hier einen entscheidenden Vorsprung. Das Problem der Katholiken lag auch in der Abgrenzungsstrategie gegenüber der Lutherbibel. Der ganz normale und gewiss nicht religiös oder konfessionell affizierte Vorgang des Sprachausgleichs wurde nach der Reformation gewissermaßen konfessionalisiert. Es gibt erstaunliche und fast groteske Auseinandersetzungen über Einzelheiten des Sprachausgleichs, etwa das Schicksal der Diphthonge oder die süddeutsche Apokope, also das Verschwinden des E in einigen Bereichen. Wir sagen heute nicht mehr auf dem Dache, sondern auf dem Dach. In dieser Hinsicht hat der protestantische Dialekt in Anführungszeichen nachgegeben. Aber im Ganzen haben die süddeutschen Katholiken nachgeben müssen bei der strikten Apokope Höll, Seel und so weiter. Wir sagen heute Hölle, Seele. Aber das wurde im ganzen 18. Jahrhundert geradezu als ein Konfessionskampf ausgefochten, weil eben bis in die Sprache, bis in die Grammatik hinein der Sprachausgleich konfessionalisiert und in die konfessionellen Polbildungen und Auseinandersetzungen einbezogen war. Darüber gibt es viele Arbeiten von Werner Beetz, ich weise nur darauf hin. In Deutschland war hier die Lage verschieden von der in Frankreich, Italien, Spanien. Nur in Deutschland, wo die Reformation ihren Ausgang genommen hatte, war für die Kirche der Gegenreformation offenbar der Gegner auf kulturellem Gebiet ebenso gefährlich wie auf dem des Glaubens und des kirchlichen Lebens. Daher wurde Gelehrsamkeit, Schule, Literatur, Dichtung, die eifersüchtig behütete Domäne, militanter Orden. Es ist auch bezeichnend, wenn man den zum Katholizismus konvertierten Grimmelshausen ausnimmt, waren alle bedeutenden katholischen Literaten vom 16. bis zum 18. Jahrhundert Geistliche, erinnern nur an Jakob Balde oder Abraham Santa Clara oder Angelus Silesius oder Sebastian Seiler, man könnte die Reihe verlängern, Friedrich von Spee nicht zu vergessen. Das heißt, hier war auch das Deutsch in den Dienst der Seelsorge, der Bekehrung und der Abgrenzung gestellt. Im Übrigen ist das Deutsch aller der genannten Autoren, so bedeutend sie waren. Balte scheidet hier aus, weil er Lateinisch schrieb, aber für seine deutschen Gedichte gilt es auch. Dieses Deutsch war ein wesentlich mundartliches Deutsch und daher sind diese Autoren auch weniger von der Gesamtkultur rezipiert worden als die entsprechenden Evangelischen. So wird auch die unterschiedliche Entwicklung der deutschen Literatur durch den Konfessionsgegensatz bestimmt. Es ist gewiss eine Übertreibung ex post aus der neuprotestantischen Sicht des 19. Jahrhunderts, wenn Jakob Grimm das Neuhochdeutsche den protestantischen Dialekt nennt. Ich habe es schon mehrfach zitiert. Richtiger ist es, von einer weitgehenden Personalunion zwischen Protestantismus und säkularer Literatur in Deutschland zu sprechen. In Deutschland brachten die schreibenden Gelehrten und Weltleute auch geistliche Werke hervor, die dichtenden Theologen auch weltliche. Und so konnte die Entwicklung zu einer durchaus weltlichen Literatur dann im Zeitalter der Aufklärung leicht und glatt vonstatten gehen. Die Aufklärung ist der letzte Akt in diesem Vorgang von großer katalytischer Wirkung. Ich habe an die Neugründung der Universitäten in Halle und Göttingen schon erinnert. Zu betonen ist, dass sich mit der Aufklärung nicht der Protestantismus schlechthin verbindet, sondern ein säkularisierter Protestantismus, eben das, was wir seit Drolsch Neuprotestantismus nennen. Man darf ja nicht vergessen, dass an den neu gegründeten eigentlichen Aufklärungshochschulen Halle, Ende des 17. Jahrhunderts Göttingen, Anfang des 18. die theologische Zensur in den evangelischen Fakultäten abgeschafft wurde. Also es ist auch eine Befreiung des Protestantismus von seinen kirchlichen Bindungen, wenn man das so paradox formulieren darf, der ihn dann der Aufklärung geöffnet hat. Der Aufklärung, die deswegen in Deutschland auch wesentlich weniger christentumsfeindlich verlief und sich ausprägte als etwa in Frankreich, Spanien, Italien. Natürlich stieß die Aufklärung im katholischen Bereich auf natürliche Rezeptionsschranken. Ich brauche das nicht im Einzelnen auseinanderzuführen. Und so wirkte sie vor allem negativ als eine Macht, die die katholische Selbstsicherheit, das katholische Selbstbewusstsein erschütterte. Man konnte sie nicht ganz übernehmen, man hat aber wesentliche ihrer Postulate doch für richtig gefunden. Das Ganze führte zu einer tiefen inneren Unsicherheit, die dann das eigentliche Vorspiel zu dem Inferioritätsgefühl der Katholiken im 19. Jahrhundert bildete. Damit komme ich zur Bilanz, die ich ganz kurz halten kann. Der Katholizismus erscheint im frühen 19. Jahrhundert als eine Bewegung, die sich von der Zeitkultur getrennt hat. Um 1800 stehen Seiler, der Münsteraner Kreis, noch in enger Verbindung mit der klassischen Bildung, mit dem Weimar Herders und Goethes. Die Romantik versucht noch einmal den Brückenschlag zwischen Gegenwart und Mittelalter, katholischem und evangelischem Fühlen. Die Romantik, die ja übrigens von protestantischen Dissidenten, wenn man so formulieren will, ausgelöst wurde und deren Widerspruch gegen den Rationalismus der Aufklärung viel schärfer war, als er je im katholischen Deutschland ertönte. Man lese einmal Novalis mit seinen Ausfällen gegen das freche Regime des Lichts und gegen die Aufklärung und seine romantische Tendenz hinunter in den Schoß der Nacht, weg von des Lichtes Reichen. Das ist zunächst eine protestantische Bewegung, die zumindest einen konfessionellen Indifferentismus und Ökumenismus des kleinen gemeinsamen Nenners verbreitet. Wählt, welche er will, welche ihr wollt, sagt Novalis am Ende seiner Schrift Die Christenheit oder Europa, wählt, welche ihr wollt, orthodoxe, protestantische oder katholische Form des Christentums. Erst in der zweiten Phase der Romantik kommt eigentlich die katholische Stimme wieder zur Geltung. Und das dauert in der Folgezeit, in die Generation der Epigonen hinein, etwa bis 1860. Die Generation der Görres, Drei, Möhler, Diepenbrock, Radowitz hält noch an der Einheit von Katholizismus und Nationalkultur fest. Aber danach gehen die Wege auseinander. Eichendorff ist der letzte katholische Dichter, der im 19. Jahrhundert von der Gesamtnation rezipiert wird. Nicht mehr die Droste, nicht mehr Stifter, der sich ja in diesem Sinne auch nicht als katholischen Dichter verstand, sondern der im Grunde wie Grillparzer ein letzter Ausläufer der katholischen Aufklärung gewesen ist. Das Kölner Domfest 1842 gefeiert, vereinigt noch ein letztes Mal katholische, dynastische, historische und nationale Interessen, aber für die spätere vom Liberalismus und Fortschrittsglauben geprägte nationale Kultur ist der Katholizismus unwiderruflich Vergangenheit. Wichtig ist, dass mit dem Ende der Romantik der Katholizismus in Deutschland seine kulturelle Ausdruckskraft vor allem im Bereich der Sprache und Dichtung weitgehend verliert. Er hat an der Nationalliteratur nur noch ephemeren Anteil. Das ändert sich erst wieder im Expressionismus und im 20. Jahrhundert. Literatur nach 1945 ist weitgehend katholisch geprägt oder sagen wir von Katholiken geprägt, die aber nicht mehr eine kirchliche Bindung haben, aber sie können fast drei Viertel der Nachkriegsliteratur können sie auf katholische Autoren zurückführen. Und das beginnt im Expressionismus. Aber wie gesagt, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist das Bild ein ganz anderes. Im Bereich der Musik, der Volkskunst, zum Teil auch noch der bildenden Kunst, also allen Domänen katholischen Ausdrucks, hält die Produktionskraft, zumal im Süden, in Österreich und Bayern, an. Man muss nur an das Weltreich der klassischen Wiener Musik und an Schubert und Bruckner erinnern. Am schärfsten macht sich die kulturelle Trennung auf dem Gebiet der Wissenschaften geltend, auf den indifferenten oder glaubensfeindlichen Geist der Schulen und die antikatholische Personalpolitik der Unterrichtsverwaltungen antworten die Katholiken mit einem Rückzug aus Wissenschaft und Bildung, ausgenommen die Theologie, die historischen Fächer, teilweise auch die Naturwissenschaft. Das bedurfte auch einer gesonderen Untersuchung. Also eine Figur wie Gregor Mendel wächst nicht im luftleeren Raum. Wie ich überhaupt meine, dass bis in den Bereich der Aufklärung hinein die Katholiken im Bereich, man muss nun sorgfältig sein, der biologischen, der organischen Naturwissenschaften eine führende Stellung hatten. Das ist ganz interessant, nicht auf dem Gebiet der Physik und Chemie, aber der organischen, biologischen, ganzheitlichen Wissenschaften. Der Rückzug aus der Zeitkultur äußert sich in drei Formen, in der einseitigen Traditionsorientierung, in der Fragmentierung der Kulturpflege und in dem nicht weitgehenden Nichtbeteiligtsein an neuen Kultur- und Wissenschaftsaufgaben. Die Traditionsorientierung hat ihren deutlichsten Ausdruck gefunden in der nazarenischen Kunst, in der einseitigen Präkonisierung der Gotik, in der puristischen Rückwendung zur Frühklassik, in der Kirchenmusik und im lange verbreiteten Medievalismus der katholischen Literatur, denken Sie an 13 Linden. Sie ist in starkem Maße historisierende Selbstabschließung und Symptom künstlerischer Unkraft und Unfruchtbarkeit. Während die ältere katholische Kultur Fruchtbarkeit auf allen Gebieten entfaltete, zieht sich der Katholizismus im 19. Jahrhundert mehr und mehr auf bestimmte Domänen zurück. Theologie, Philosophie, Kultur- und Kirchengeschichte, Pädagogik, Ästhetik, Sozialpolitik. Hier liegen die großen, zu ihrer Zeit oft nicht gewürdigten Leistungen der drei Möhler, Bader, Deutinger, Janssen, Schell, Ebner. Einer ähnlichen Selektion und Schrumpfung unterliegen die künstlerischen Ausdrucksformen. Im Vordergrund stehen Lyrik und Versepos als Nachklang der Romantik, während die großen Prosaepiker der Zeit, Stifter ausgenommen, nicht mehr gelitten sind. Und an zahlreichen neuen, im 19. Jahrhundert erschlossenen wissenschaftlichen und kulturellen Gebieten, Physik, Chemie, Technik, lange Zeit auch Philologie und Historie, sind die Katholiken verspätet, auf jeden Fall unzureichend beteiligt. Wie gesagt, das ändert sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts, lange nach dem Kulturkampf. Der Katholizismus setzt um 1900 zu einem Vorstoß über die Mauern des Ghettos an, in innerkatholischen Reformbewegungen, dann breiter in der katholischen Erneuerung der Zwischenkriegszeit, deren Hauptströmungen Liturgiebewegung und Jugendbewegung waren, und dann intensiv, wenn auch nur kurz andauernd, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo als Reaktion auf die Katastrophe des Dritten Reiches und den Bankrott des Fortschrittsglaubens ein starker, weit über die Konfessionsgrenzen hinausreichender Reflex des Katholischen im Zeitbewusstsein erscheint. Die Frage muss freilich offen bleiben, und mit ihr will ich schließen, wie weit diese katholische Erneuerungsbewegung aus eigenen innerlichen Kräften lebte oder wie weit sie und ihre zeitgeschichtliche Wirkung hauptsächlich Reflex abklingender Kulturkampf- und Kulturstaatstendenzen oder Spiegelung der Unsicherheiten eines an sich irre werdenden Fortschrittsbewusstseins war. Die Diagnose der gegenwärtigen Situation legt jedenfalls die Frage nahe, ob nicht gerade die zeitlich begrenzten Wirkungen der katholischen Kulturbewegung zwischen den beiden Weltkriegen und nach 1945 zu einer vorschnellen Beruhigung geführt und die Entstehung neuer Probleme und größerer Lücken an anderer Stelle verdeckt haben. Ich danke Ihnen. Cercherò di fare solo un riassunto delle linee grandi di questa relazione, magari si può poi entrare in dettagli. Il professor Meyer ha illustrato nella prima e più breve parte della sua relazione gli spostamenti avvenuti nell'Ottocento. Ha sottolineato che le svolte sono state del 48, quando si sperava ancora in un processo contemporaneo di libertà della Chiesa cattolica e di unione nazionale, libertà della Chiesa come condizione alla creazione dello Stato nazionale con parità oppure anche con forte influenza cattolica. Poi, dopo la delusione del 48, le speranze rivolte all'Austria. La seconda svolta poi nel 59, da quando il Nationalverein in Germania sorge come forza politica con chiara tendenza sia anti-austriaca e anticattolica. E la svolta del 66, con la quale praticamente il cattolicesimo diventa minoranza, il quale da allora cerca di combattere in modo difensivo il Zeitgeist, cioè lo spirito della cultura attuale. Si difende contro la cultura attuale, la quale è caratterizzata dal protestantismo. Nell'impero tedesco del 71 i cattolici erano soltanto una minoranza, mentre nell'impero austriaco essi rimanevano una minoranza in senso nazionale. Allora, l'Ottocento contrassegnato da un chiaro spostamento dei pesi, dei equilibri dal cattolicesimo al protestantismo. Ma questo spostamento, e con ciò passo alla seconda e più lunga parte, è il risultato di un lunghissimo processo dal Cinquecento in poi, di cui i fatti decisivi risalivano al Settecento. E in questa seconda parte, che spiega questi lunghi processi, il professor Meyer ha insistito su quattro punti. Primo, quello della statistica demografica. Secondo, della ripartizione regionale, protestanti e cattolici, poi delle strutture politiche, terzo punto, parità delle due confessioni nell'impero, ma purità confessionale nei territori, E poi nel Settecento i cambiamenti di questo contesto costituzionale a causa della politica espansionista di Federico II, con la quale comincia a sconvolgere questi tradizionali assetti, i tradizionali equilibri politici del mondo tedesco. Da allora la Germania protestante possedeva una potenza autoctona e espansionista. La più forte di espansione politica diventava la Prussia. I cattolici si difendono con la difesa dell'impero, ma la critica anche all'interno del mondo cattolico stesso, la critica contro gli stati dei vescovi comincia ad indebolire questi contesti e prepara la strada alla secolarizzazione, secolarizzazione che già nella prima parte della conferenza era sottolineata come punto di partenza concreto di questo processo di spostamento dei equilibri. Più che altro il professor Meyer si è soffermato su un quarto punto nel quale trattava i settori di del mondo protestante ed ad una inferiorità culturale del mondo cattolico. Ha tracciato il processo linguistico, cioè il processo del sviluppo della lingua tedesca, della lingua, letteratura e cultura, in cui poi solo i romantici hanno per breve tempo riacquistato una posizione di parità. Lui comincia poi con il ricorso a Lutero, parla di una lingua quasi comune, frühes Neuhochdeutsch, che si era formata non solo in Sassonia, ma anche nella cancelleria imperiale. Lutero stesso parla della sua lingua come della lingua creata sia nella zona dell'imperatore sia nel principe elettore di Sassonia. Però poi dopo è stato sciolto questo legame linguistico tra la Germania superiore e la Germania inferiore tramite la Bibbia di Lutero, tramite le scuole protestanti, e tramite lo spostamento dal latino al tedesco, la lingua tedesca come era stata parlata e scritta da Lutero è diventato uno strumento validissimo per creare questa superiorità protestante. Il tedesco entrava non solo, non veniva solo usata come lingua comune, ma come lingua del catechismo. Il tedesco formava i canti, i famosi canti protestanti. Il tedesco veniva nel mondo protestante una lingua franca della letteratura e della cultura. Mentre il passaggio cattolico, avvenuto un po' più tardi, dal latino al tedesco, era piuttosto un passaggio dal latino al dialetto della propria regione, più che altro nella Germania superiore, i protestanti passavano alla lingua tedesca, così come era stata parlata e scritta da Lutero. La sfera di cultura diventava in Germania, con questa divisione confessionale, diventava una sfera difesa del proprio patrimonio confessionale. Nel mondo cattolico i poeti dal 500 al 700 erano quasi tutti preti e scrivevano un tedesco piuttosto regionale, mentre nel mondo protestante si arriva a quella convergenza quasi completa tra protestantismo e lingua tedesca. Il professor Meyer ha parlato di una unione personale tra protestantesimo e lingua tedesca. Da lì uno sviluppo verso una lettura laica, sciolta dalle influenze ecclesiastiche nel mondo protestante. E per questo fu decisivo l'illuminismo, non con una convergenza tra illuminismo e protestantesimo come tale, ma con una convergenza da protestantesimo secolarizzato da neoprotestantismus e illuminismo. Qui si dovrebbe ricordare un punto toccato sotto numero 2, secondo il quale la riforma è stato più che altro un movimento cittadino. Nelle città, negli ambienti cittadini, e qui furono citati gli esempi di Halle, di Göttingen, di Königsberg, si formava questa convergenza tra un neoprotestantismo e la cultura illuministica. Di fronte a questo movimento, che come sapete tutti ha creato le nuove università tedesche del Settecento, le prime che non restavano più nella comune tradizione umanistica, le prime nuove università come Göttingen e Halle, le università dell'illuminismo della Germania regionale, a causa di questo sviluppo si arrivava poi a questo bilancio secondo il quale il cattolicesimo tedesco formava all'inizio dell'Ottocento un movimento diviso dalla cultura portante contemporanea, con le eccezioni di Seiler e il romanticismo. Però dalle forze veramente moderne che portavano a nuove posizioni, sia in politica, sia in scienza, sia nella cultura, il cattolicesimo fu riguardato come una forza del passato. E questo durò fino all'espressionismo e accanto a questa grande espansione culturale del mondo protestante, che fu accompagnato da una politica personale in senso protestante e quasi tutti i ministeri della pubblica istruzione, dopo le perdite delle tradizionali università e scuole cattoliche a causa della secolarizzazione, di cui il professor Bayer ha parlato brevemente all'inizio, i cattolici si ritiravano a certi settori e a tendenze tradizionaliste, si faceva teologia, filosofia, pedagogia, restava poi valido e attivo, attiva una certa tendenza della musica e delle arti figurative, bisogna parlare della musica di Vienna, del processo da Schubert a Bruckner, però queste erano le eccezioni. La storiografia, la moderna filosofia, la fisica, la chimica, tutto lo sviluppo tecnico veniva fatto da protestanti nel mondo protestante e nelle università protestanti, cioè più non solo Kulturkampf come concreta lotta tra Stato e Chiesa, ma come emarginazione e anche autoemarginazione, da prima emarginazione e poi autoemarginazione del mondo cattolico. Alla fine si parlava di un lento e parziale reinserimento che è incominciato solo dopo l'inizio di nostro secolo. Mi fermo qua perché altrimenti dovrei entrare in troppi dettagli. Mi pare che facciamo una pausa di 20 minuti per prendere il caffè e riprendiamo la discussione alle 10:40. Aggiungo una cosa: dalle 11:30 fino a mezzanotte c'è qui all'istituto la ragioniera dell'Istituto Trentino di Cultura, sotto molti aspetti la persona più importante, ancora più importante dei professori che fanno le relazioni, perché da questa signora ciascuno può ricevere le spese di viaggio eccetera. Allora direi che facciamo la discussione dalle 10:40 fino alle 11:30 e poi si passa al mondo materiale, se mai possiamo riprendere a mezzogiorno di questo parere. parte dedicata alle discussioni e abbiamo per fortuna abbastanza tempo a cioè lo stesso tempo come per la relazione, perché se alle 11:30 arriva questa signora non tutti possono andare allo stesso tempo da lei, allora i primi possono magari lasciare l'aula dalle 11:30 in poi per ricevere i soldi, mentre noi facciamo la discussione fino alle 11:15. Come la sinfonia di Haydn, Les Adieux. Avrei per gli amici italiani dovuto aggiungere ancora una frase che mi è sfuggita, che cioè quel mondo culturale della Germania cattolica era molto legato al mondo romanico, mentre il mondo culturale della Germania protestante era piuttosto legata all'Inghilterra, ai Paesi Bassi, eccetera, e che nel mondo protestante si creò proprio quella cultura della parola, cioè parola, scienza, filosofia, mentre la cultura cattolica era quella mescolanza tra un po' di cultura letteraria, cultura artistica, cultura delle immagini e della musica, per usare una espressione di Goethe introdotta poi dal professor Meyer, che la Germania, che Norddeutschland war sehr gebildet, aber bildlos. La Germania settentrionale molto colta, ma senza immagini, con il Wortspiel di Bild. Ma ora passiamo alla discussione. Si sono già iscritti i professori Wandruschka, Trippen, Becker. Lentamente. So schnell kann ich nicht einmal schreiben. Wandruschka, Becker, Trippen, ja, dann Dr. Weiß, dann, ja, das ist sehr gut. Ara gehört auch noch zur Jugend, aber Moment, wie Ihr Name ist Kuhn, Galassi, nicht? Frau Galassi, dann Professor Ara und Herr Dr. Braun. Lassen wir es zunächst einmal dabei, das sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Interventi, weil die Materie so breit ist. Cioè, siccome il professor Meyer ha toccato tanti argomenti, accoglio volentieri una proposta del nostro presidente di non raccogliere le domande, ma di rispondere una ad uno. Also, dass es einen besseren Dialog gibt. Bitte. Da die große Mehrheit, glaube ich, hier katholisch ist, no, no, no. Spero di no, tra i borsisti. No. Dice di italiana. Aber zumindest hin und wieder mal in eine katholische Messe gehen, möchte ich darauf hinweisen, dass es eine unheimlich interessante Illustration zu der Problematik, zu der vielfachen Problematik, die Herr Meyer angesprochen hat, gibt. Das ist das jetzige katholische Gebetbuch, Gesangsbuch. Wir wissen, wie sehr in Deutschland das richtige Gesangsbuch oder das falsche Gesangsbuch ja proverbial geworden ist. Er hat das richtige Gesangsbuch. Nun, das katholische Gotteswort, das ja unter ökumenischer Ägide entstanden ist, zeigt sehr interessant, alle diese abwechselnden Probleme des protestantisch-katholischen Symbiose. Heute sind die katholischen Gesänge aus der Zeit des Ghetto-Katholizismus oder wie wir es nennen wollen, des 19. Jahrhunderts oder des Kulturkampf-Katholizismus weitgehend aus den Gesangsbüchern verschwunden. Es ist natürlich Eichendorff, es sind also verschieden vom Text her. Von der Musik her ist der großartige Bach, das evangelische Kirchenlied, dominiert heute in einer Weise, die noch vor 30 Jahren undenkbar gewesen wäre, dass im katholischen Liederbuch Texte, der evangelische Texte des 16. und 17. Jahrhunderts dominieren, sondern da waren es meistens Gedichte des Ghetto-Katholizismus, nicht wahr, des 19. Jahrhunderts. Und jetzt gibt es nebeneinander die Musik von Bach, die Texte auch teilweise evangelische Texte, andererseits wieder die katholische Musik von Mozart über Beethoven bis Schubert, wobei bei Schubert und teilweise vor allem bei Michael Haydn der Aufklärungskatholizismus nachgewirkt hat, also der Reformkatholizismus. Und daher gibt es ja einen eigenen Teil ein österreichisches Liederbuch wird hinten angehängt. Also da sind vor allem die beiden Haydn und bewusst reformkatholischen Lieder für die Gemeinschaftsmesse, die da geschaffen wurden. Michael Haydns, hier liegt vor deiner Majestät, Schubert, wohin soll ich mich wenden? Diese beiden Liedergruppen, die aus einem ganz bestimmten reformkatholischen, oder wenn Sie wollen, josephinischen, wie Sie es nennen wollen, Bedürfnis heraus entstanden sind. Also das heißt, die ganze Geschichte dieses Gegensatzes und der ständigen Symbiose, die einander wieder fördern, das kann man aus diesem Gebetbuch oder Liederbuch eigentlich herausnehmen. Vielen Dank. Posso dare poi sì, due parole, due parole di sintesi. Se lo faccio io. Il libro di Messa, il Gotteslob, che adesso anche ci sono queste canzoni tedesche che in parte sono di origine protestante, che sono anche adesso in Italia entrate nel uso, che sono poi alcuni create proprio per dalla situazione della rivalità del protestantesimo e il cattolicesimo, e dall'altra parte proprio questo è abolito adesso questo senso di ghetto-cattolicismo, di Kulturkampf-cattolicismo, che cantavano soltanto le poesie, i canti del periodo del 800, sono adesso spariti e anche in gran parte, pochissime credo che siano rimaste, quelle di adesso sono testo e anche la musica di Bach e i testi protestanti che sono entrati in quel periodo. Dunque, collega Becker, oder wollen Sie darauf? Herr Becker. Ich hätte doch einige Zweifel anzumelden an dem Bild des Ghetto-Katholizismus, das Sie mir vielleicht einige geradezu finster gezeichnet haben. Das betrifft vor allem das Problem der nationalen Bewegung, des Dualismus zwischen Katholizismus und nationaler Bewegung. Ich würde meinen, dass der Gegensatz des Katholizismus sich besonders stark ausprägt zum Liberalismus und zur Verbindung eben von Liberalismus und Nationalismus. In nationaler Hinsicht fühlen sich die Katholiken der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts doch vielfach noch als Sachwalter einer älteren Kultur. Es ist etwa bei Hertling zu beobachten, dass er gerade dem Neuen Reich eine gewisse Kulturlosigkeit vorwirft und sich etwa auf die Tradition eines Leibniz besinnt. Man darf auch nicht vergessen, dass etwa im Rheinland es durch die Inkorporation in Preußen zu einer Besinnung auf die katholischen Wurzeln, auf gewisse katholische Wurzeln kommt. Ich nenne hier nur die beiden Brüder Reichensperger. oder die Düsseldorfer Malerschule. Wenn wir nach Frankfurt blicken, die Historiker Janssen, Böhmer, Hurter, es ist ja doch eine Vorstellung, ist ja doch noch, sind ja, die Historiografie ist doch teilweise noch großdeutsch und hat der katholische Bevölkerungsteil hat hier doch noch ein erhebliches Selbstbewusstsein an der Wende 1866 bis 1871 vorzuweisen. Man sollte auch nicht vergessen oder vielleicht darauf sehen, dass der Katholizismus sich ja, was Bismarck bekanntlich sehr erregt hat, sehr rasch mobilisiert. Man könnte fast von einer gewissen Versatilität sprechen, die ihm vorgeworfen werden könnte von seinen Gegnern. Ich habe ja auf den Grundrechteantrag hingewiesen. Der Name Ketteler sollte erwähnt werden, der sich sehr rasch von Österreich distanziert hat. Auch könnte man hinweisen... Das, herzlichen Dank für diese Bestätigung. Noch vielleicht zwei Dinge zum Problem der Städte und zur Lage der Katholiken am Ausgang des Alten Reiches. Zu den Städten würde ich Ihnen voll zustimmen, dass sie von der Reformation erobert worden sind. Bekanntlich stellt man ja neben die Fürstenreformation die Stadtreformation. Im 19. Jahrhundert allerdings sind diese Dinge nicht mehr so unbestritten. Ich erwähne als Beispiel Regensburg. Hier ist es so gewesen, dass die katholische Bevölkerung vom Land in die Stadt eingewandert ist. Die Konfessionsstatistik hat sich dadurch geändert. Es ist allerdings so, dass der katholische Bevölkerungsteil im städtischen Leben, vor allem im politischen Leben Regensburgs, nicht zur Geltung kam, weil das herrschende liberale Honoratiorenbürgertum ein Wahlrecht gemacht hat, ein Zensuswahlrecht, das diese Leute sozusagen vor der Tür gehalten hat, dass sie also nicht in die politische Willensbildung wirklich einbezogen hat. Darüber liegen einschlägige Forschungen vor. Zum Problem Ausgang des Alten Reiches, also 1806, da hatten Sie gesprochen von der Defensive. Das ist nun sehr schwer, hierzu in wenigen Worten etwas zu sagen. Aber ich glaube, dass doch die katholische Seite sich damals noch im Einklang befunden hat mit dem Reich und der Reichsverfassung und dem Kaisertum, dass sie hier einen Rückhalt hatte, dass sie nicht unbedingt in der Defensive war. Ich verweise hier auf das leider neuerdings sehr wenig erforschte Problem des Reichspatriotismus. Die älteren Forschungen von Bernays gibt es wohl, dann hat das keiner mehr gemacht. Aber ein solches Phänomen lag vor, oder die Forschung des französischen Historikers Noël über diese Dinge. Ich würde fast eher meinen, die protestantische Seite, Calvinisten und Lutheraner, befanden sich hier in einer gewissen Defensive, weil sie doch wussten, dass sie sehr wohl Nutznießer waren der Parität, die ihnen durch die Reichsverfassung zugestanden war. Danke. Lei cerca di fare un breve. Sintesi di questo? Sì, dunque il professor Becker avrebbe alcuni dubbi, alcune cose da chiarire, anzitutto sul concetto di cattolicesimo come ghetto, di ghetto del cattolicesimo. Su questo punto lui propone un problema di una differenza tra il movimento nazionale, National Bewegung, e il cattolicesimo, il quale fu particolarmente duro, particolarmente impegnato piuttosto contro il liberalismo che non contro il nazionalismo. Inoltre sulla cultura dei cattolici, sull'autocomprensione della cultura dei cattolici e sulla realtà di questa stessa, nel XIX secolo non bisogna dimenticare intanto aree particolari come la Renania in confronto alla Prussia rispetto all'incorporazione di questa e all'attenzione che per la cultura esiste comunque nella tradizione cattolica che ha di sé della propria cultura anche una considerazione positiva, un'autostima, un'autocoscienza. Si può parlare inoltre, piuttosto che di monolitismo, di versatilità nel movimento cattolico, pensiamo a Ketteler, e semmai questa posizione difensiva che il professor Becker pone un momento in dubbio è dovuta al fatto che Bismarck temeva anche una possibilità di mobilitazione dei cattolici, per cui viene letta in questo modo. La posizione dei cattolici verso l'impero, intanto il problema della formazione di questo, di come viene formato, il problema dell'Austria. Ma poi nel XIX secolo bisogna considerare anzitutto la differenza che esiste al solito, già rimarcata prima dal professor Beccar, tra la città e la campagna, tra la popolazione cattolica del Land e quella delle città. E inoltre, mi pareva chiudesse con questo, l'immagine, specialmente dopo il 1806, difensiva del cattolicesimo è da riflettere un momento. Si può parlare così di momenti di riflessione, di distanza dall'impero, dall'imperatore, ma non precisamente di posizione difensiva, piuttosto di una posizione patriottica che non può escludere l'impero in quanto realtà esistente. Ja, nehmen wir noch eine Wortmeldung dazu von Herrn Kollegen Trippen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass man bei komplizierten Tatbeständen aufpassen muss, eine monokausale Erklärung zu geben, und das will ich also bewusst vorausschicken. Aber die Frage, warum die Katholiken in die Inferiorität geraten sind, das scheint mir einen sehr tiefen Grund darin zu haben, einen Grund, dass der Heilige Stuhl oder das Heilige Offizium oder wie man da näher für verantwortlich machen will, seit 200 Jahren die Auseinandersetzung, eine wirkliche geistige Auseinandersetzung mit der Moderne ablehnt. Ob wir die Enzyklika Mirarivos nehmen, in der also alles, was den Menschen damals als modern und als wichtig und als zukunftsweisend erschien, im Grund und Boden verdammt wurde, ob wir in einem gewissen Zusammenhang mit Döllingers Odeonsvorträgen und der Münchner Gelehrtenversammlung, ich würde das morgen nachlesen, den Syllabus nehmen oder das Festklopfen im ersten Vatikanum auf die Autorität des Papstes, ob wir weiterschreiten zur Modernismuskrise am Anfang unseres Jahrhunderts oder ob wir die allerneuesten Verlautbarungen des Heiligen Offiziums gegen die bösen Theologen neben, Herr Weber hat gestern gesagt, die Kölner Kapitulare wären die Synagoga Satanas. Vielleicht denkt der Heilige Vater so, ich weiß es nicht. Jedenfalls scheint mir da eine Linie zu sein, die wenig dazu ermutigte, sich also für Katholiken außer in die rückwärtsgewandte Geschichte und ihre Erforschung oder ungefährliche Dinge, also bei Mozartmusik, taucht keine Häresie auf. Wie weit das ging, möchte ich darstellen. Aber das kam bei der Musik nicht so zum Vorschein. Vielleicht darf ich noch ein Beispiel hinzufügen. Einer der Vorgänger von Herrn Mayer als bayerischer Minister bekam vom Heiligen Stuhl massive Drohungen, als er den einzigen deutschen Modernisten Josef Schnitzer in die philosophische Fakultät versetzen und ihm ein Gehalt weiterzahlen wollte. Am liebsten hätte man, wenn das damals noch gegangen wäre, den Scheiterhaufen angezündet, aber das ging wegen der Geruchsbelästigung nicht mehr. Ich glaube, dass... Achso, bitte. Il professor Trippen rivendica una pluricausalità, insomma, delle spiegazioni in storia, diffidando un pochino dalle spiegazioni così monocordi. La questione che gli pone è il perché di questa minorità, opposizione di minorità dei cattolici, inoltre perché questa disparità. Forse da attribuire alle posizioni ufficiali della Santa Sede che intervengono così pesantemente, avendo un impatto evidentemente di grossa influenza negativa sulla possibilità di autonomia dei cattolici. Tutto quanto era moderno veniva evidentemente condannato dagli uffici, dal Santo Ufficio preposto, di cui abbiamo la crisi della modernità, l'avanzata invece di una cultura di tipo modernista, demonizzata, e quindi la demonizzazione tanto della cultura quanto di quei cattivi teologi, tra virgolette, böse teologen che magari si impegnavano in questo senso nella ricerca. Per cui forse questa è una delle cause che scoraggia l'avventura dei cattolici in un confronto con la modernità. Zunächst Herr Wandruschka, Kirchenlied. Der ganze Komplex Kirchenlied ist natürlich ein Universum, und ich will mich auch auf ein paar zugespitzte Feststellungen beschränken. Wir sehen das Kirchenlied sehr stark im Zusammenhang mit Luther und mit dem Katechismuslied und mit der seelsorglich-didaktischen Einübung der Glaubenssätze auf Deutsch. Aber das deutsche Kirchenlied, gerade auch das protestantisch geprägte, hat auch einen wie soll ich sagen, eskapistischen Kontext, was die lutherische Orthodoxie angeht. Es beginnt schon mit Paul Gerhardt, obwohl der sich als strenger Orthodoxer fühlte. Er hat ja wegen der Unionspolitik seiner Regierung seine Pfarrstelle verloren. Und es wird dann ganz deutlich bei den großen Mystikern, bei Terstegen, und das geht hin bis zu Novalis, im katholischen Bereich nicht anders. Da ist das Kirchenlied auch ein Stück Ausbruch aus der allzu regularisierten Enge der lateinischen Messe und ein Versuch, die Volksfrömmigkeit hereinzunehmen. Bis heute haben sich ja, worüber die Liturgiewissenschaftler immer böse sind, hat sich nicht streng die Grenze zwischen geistlichem Lied und Kirchenlied, also geistlichem Volkslied und Kirchenlied, ziehen lassen. Zum Glück, weil eben doch diese Formen des religiösen Ausdrucks im Grund sich nicht regularisieren lassen. Von daher sind protestantisches und katholisches Kirchenlied einander näher, als man es denkt. Und ich sehe die heutige wechselseitige Aneignung nicht nur negativ. Allerdings sind massive Geschichtsverluste zu beklagen. Wir haben heute, weil Sie es Gotteslob nannten, im Grund 6 Bestände. Die altkatholischen vor der Reformation, also Typ die Leisenlieder, Christ ist erstanden, aber auch das alte trierische Christliedlein, es ist ein Ros entsprungen und so weiter. Dann die. Und dann die lutherischen Lieder, von denen doch einige wirklich also Kostbarkeiten sind, vom Himmel hoch, da komme ich her, das ist schon ein Meisterstück der Aneignung. Dann Barock und dann ist eine große Lücke, das ganze 18. Jahrhundert, die Aufklärung, Licht, Liebe, Leben, all diese neuen Töne in der deutschen Dichtung auch, die sind weg. Die sind allenfalls in die Anhänge verbannt, wie bei den Haydn- und Schubert-Messen. Das 19. Jahrhundert ist auch weg, übrigens auch das Protestantische. Da gibt es ja auch einen sich wieder auf seine Tradition besinnenden Protestantismus, der macht weit die Pforten in der Welt zum Beispiel und solche Sachen. Das ist auch weg. Das ist noch rezipiert worden von der katholischen Jugendbewegung, das Gotteslob hat es nicht mehr aufgenommen. Dann kommt wieder das 20. Jahrhundert, das ist reich und mit zum Teil auch unbedarften Dingen, gerade aus der Gegenwart. Recht schön sind die rezipierten Lieder aus dem Kirchenkampf, aus dem Dritten Reich, also von Jochen Klepper, Rudolf Alexander Schröder bis zu Georg Thormeyer. Aber was danach kommt, ist eben zum Teil dünn. Das nur als kleine Anmerkung dazu. Zu Herrn Becker, ich gehe mal chronologisch vor, die Städte, das ist vollkommen richtig, wachsen im 19. Jahrhundert wieder vor allem aus katholischer Landbevölkerung. Der Bedarf der Industrialisierung war ja ungeheuer und man kann zum Beispiel an der Geschichte von Städten wie Ludwigshafen geradezu studieren, die Auflösung des katholischen Landlebens, nicht zufällig ist Ockersheim, das oft beschworene, eben heute ein Ludwigshafener Stadtteil und war vor 100 Jahren noch etwas ganz, ganz weit draußen vor den Toren. Aber dieser ungeheure Industrialisierungsbedarf hat zur Auflösung des katholischen Milieus und zu einer Verstädterung geführt mit Hilfe einer industriellen Reservearmee, die hauptsächlich aus Katholiken bestand. Und das ist ja ein europaweiter Vorgang. Ich erinnere an die Ost-West-Wanderung der Polen ins Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hat im 19. Jahrhundert ein Drittel seiner Bevölkerung, nicht seiner Konfession, ausgetauscht. Das sind die Pachowiaks, die heute... Da bin ich mir bewusst, Herr Becker, dass man da fast jeden Satz, den ich gesagt habe, differenzieren muss, wie überhaupt der Anmerkungsteil wahrscheinlich dreimal so lang werden wird, wie ich möchte das für die Festschrift Morsay ein bisschen ausarbeiten. Dann der Reichspatriotismus. Man könnte hier sogar den Namen Dahlberg nennen. Es gab in der Tat so etwas zu später Stunde, es ist ganz richtig, Bei Wessenberg schwingt das auch mit in mannigfachen Amalgamierungen mit dem Aufklärungserbe. Und Sie haben mit Recht in dem Zusammenhang den Namen Hertling genannt. Ich erinnere mich an den schönen Hochlandaufsatz von Hertling, wie heißt er, aus meinem Autografenbuch. Ja, aber es kommt was von Autografen vor. Da schildert er war ja mit Brentano, glaube ich, entfernt verwandt. Da schildert er eben, wie seine Generation noch aus diesem Fundus der katholischen Romantik gelebt hat, der katholischen Romantik als der letzten gesamtdeutsch rezipierten katholischen literarischen Äußerung. Und von daher hatte der Hertling, also ihr mit eurem verspäteten Nationalpatriotismus, da hat er sich so abfällig geäußert wie von einer ganz anderen Ecke, nämlich einer protestantischen Pfarrerserziehung, der Pfarrersohn Nietzsche sich über die Kultur in Anführungszeichen nach 1871 geäußert hat. Die Frage ist nur, ob das nicht verschwindet und ob nicht dieses Bewusstsein, einer gemeinsamen Nationalkultur anzugehören, in der Politik eigentlich mit Radowitz aufhört und in der Literatur und dann im Zentrum eben nur noch in Spurenelementen vorhanden ist. Aber bitte, Sie kennen natürlich die Dinge unendlich besser als ich, gerade Hertling. Reichensperger haben Sie auch genannt, der eine war ja einer der Väter der Denkmalpflege und in dieser Hinsicht ja auch immer in einem fast freundschaftlichen Verhältnis zu Bismarck, der sich für diese Seite der Vergangenheit auch immer interessiert hat. Das war selbst in zerreißenden politischen Auseinandersetzungen immer ein Gesprächsgegenstand zwischen den beiden. Und der Reichensperger hat ja dann noch lange versucht, dieses Zuendebauen der gotischen und romanischen Dome, ist ja auch ein noch nicht aufgearbeiteter Vorgang des 19. Jahrhunderts, also ein Fünftel, schätze ich, der deutschen Dome sind im 19. Jahrhundert vollendet worden. Nicht nur Köln als berühmtestes Beispiel, auch Regensburg, auch Ulm und so weiter. Und da hat der Reichensperger ja immer versucht, das als ein gemeindeutsches Erbe zu verstehen, ist aber in Ulm, in seiner berühmten Rede in Ulm, eben auf massiven evangelischen Widerstand gestoßen, als es darum ging, die Marienstatue am Turm, die geplant war, die in den alten Rissen drin war, zu erneuern. Das hat natürlich das protestantische Herz in Ulm zerrissen. Ich habe in diesem Jahr die Festrede in Ulm gehalten, das war eine ganz schöne ökumenische Geste, dass man mich eingeladen hat. Aber da war vorher auch ein ähnliches Ding passiert, eine katholische Stadträtin der CDU hat einen Verein gegründet und hat den Ulmern zum Münsterjubiläum ein Glasfenster, ein modernes, geschenkt. Das heißt, die Mittel dafür bereitgestellt und auch Aufträge schon vergeben mit einer Mariendarstellung. Auch da berief sie sich auf die alten Grundrisse, da war das vorgesehen. Auch das hat im Jahre 1990 zu zerreißenden Auseinandersetzungen in der Ulmer Öffentlichkeit geführt. Also man sieht eben doch, wie dann das Konfessionsmoment mit und ohne Kulturkampf diese gemeine nationalpatriotische Grundlage zerstört. Dann, Herr Tritten, das möchte ich sehr unterstreichen, das ist ja für jeden, der sich etwa mit der mühseligen Aneignung der Menschenrechte und der Demokratie in der Kirche beschäftigt, immer wieder fast verzweiflungsvoll feststellen zu müssen, dass es nur bei der Abwehr bleibt, dass man sich nur zur Abwehr entschließen kann. Also Miraribus haben Sie zu Recht genannt und den Syllabus. Die ganze Auseinandersetzung mit den Menschenrechten stimmt den nachdenklichen Betrachter ja deswegen auch so pessimistisch oder ärgerlich, weil in der katholischen Kirche ein gewaltiges Potenzial des Denkens und der theologischen Auffassung des Menschen steckt, das zur Anerkennung einer einen und gleichen Menschennatur immer wieder hingeführt hat. Die beiden großen kirchengeschichtlichen Ausbruchsstellungen sind die Väterzeit die Väterzeit und die spanischen Theologen des 16. Jahrhunderts, die in dem großen, ja unentschieden schwankenden, auch hier in Trient unentschieden schwankenden Kampf um die Indios ganz entschlossen Position beziehen und grandios gegen großen politischen Druck eigentlich die Menschennatur noch einmal herausstellen als und das geht dann unter auch ein wenig durch die Glaubensspaltung. Und dann nimmt die Aufklärung diese Überlieferung in Verwaltung. Also ich denke immer an diesen Satz in Lessings Nathan, wie heißt er genau, sind Christ und Jude, fragt er da Nathan, sind Christ und Jude eher Christ und Jud als Mensch? Nicht? Also die Partikularisierung der Menschennatur durch das konfessionelle Zeitalter, die hat sicher, ich vereinfache jetzt auch, die hat sicher einen Hauptanteil dafür, dass die Tradition der Menschenrechte sozusagen faute de mieux von der Aufklärung verwaltet wird, statt dass sie in den Händen derer bleibt, die zum ersten Mal gegen die griechische Barbarentheorie und gegen die römische Identifikation des Menschen mit dem Römer die Einheit der Menschennatur gefunden hatten. Das ist, was eigentlich Christen tief umtreiben muss und was einen im 19. Jahrhundert ja noch mehr erschüttert, nicht? Weil da eigentlich die Zeit reif gewesen wäre. Also volle Zustimmung. Dunque, allora intanto una risposta alle questioni poste dal professor Vandruska, non c'è solo un'accezione pedagogica del protestantesimo, la Chiesa tedesca ha una posizione che si riferisce naturalmente anche ad altre tradizioni come l'escapismo. Nell'ambiente cattolico non si pongono comunque mai barriere tra le varie espressioni anche artistiche, anche musicali, naturalmente dell'espressione religiosa. Sulle perdite massicce, secondo il professor Meyer, soprattutto nei riguardi della tradizione, lui pone una scaletta cronologica che va dalla preriforma alla riforma luterana, poi al barocco, poi al grosso vuoto del Settecento in corrispondenza con un nesso causale temporale con l'illuminismo fino poi alle epoche più recenti a cui si riferiva il professor Vandruska. Al professor Beccar il dualismo città-campagna, soprattutto riguardo alla storia cittadina, il professor Meyer faceva l'esempio di Ludwigshafen, è naturalmente un nodo centrale, non ha probabilmente avuto abbastanza spazio per descriverlo, ma certo gli sono presenti problemi relativi all'industrializzazione e alle conseguenze, alle ripercussioni in negativo di questa anche sul movimento cattolico nelle campagne. Menzionava gli scritti del professor Morsa e soprattutto quelle pagine che riguardano una demografia storica, un'analisi anche sociale del partito, credo si riferisca. Questo è un equivoco, scusi, sì. Perché il professor Meyer ha voluto dire che lui prepara una edizione allargata di questo suo studio per le miscellanee in onore. Ah, ho capito, ho sentito Morsa e pensavo agli studi. Era una mia aggiunta. Sul patriottismo, naturalmente è importante due grossi problemi anzitutto, quello dell'amalgama dei tedeschi nel nuovo Stato imperiale federale e quello dell'eredità dell'illuminismo che pervade tutta questa storia. Citava poi un'autobiografia ed altri scritti che danno il quadro di questa combinazione in qualche modo tra eredità dell'illuminismo e di romanticismo che dà luogo ad una fase storica che in filosofia e nell'arte con altri esempi va avanti fino ad età quasi contemporanea. Per i risvolti politici di questa situazione evidentemente ce ne sono, sia in quanto riguarda progressi del movimento cattolico, sia naturalmente in regresso, in perdite, su cui il professor Meyer insiste, che sicuramente tutti quanti conosciamo. Dà poi una serie di esempi di queste ripercussioni poi in campo artistico e nella rivalutazione del gotico, no? Del neogotico, nella ricostruzione di duomi come nel Baden, come poi a Colonia, come poi ad Ulm, in cui entrambe le fazioni del cristianesimo tedesco, entrambe le confessioni contribuiscono sì alla ricostruzione, ma permane una divisione confessionale. Non si sente? Ma per adesso non si sente più niente. Permane anche una divisione confessionale che è ben visibile, soprattutto nelle decorazioni interne ed alcuni riferimenti mariani. Al professor Trippen, evidentemente la Chiesa ha, il movimento cattolico e la Chiesa hanno una posizione difensiva contro la modernità. Questo tuttavia non esclude che ci sia un potenziale notevole della Chiesa cattolica che forse viene sottoutilizzato proprio in virtù di questa compressione storica. Anche qui gioca un ruolo grande l'eredità dell'illuminismo, tuttavia anche nel giudizio sui diritti della persona, sui diritti dell'uomo, si entra ancora a riscontrare l'evidenza dello scontro confessionale nella Germania tra fine secolo e dell'Ottocento. Sì, alla fine si deplorava proprio quel vacuo, cioè quel ritiro della Chiesa cattolica dalla difesa di quei diritti naturali, i quali prima erano stati proprio propugnati dai padri della Chiesa e del Concilio Tridentino, mentre dal Settecento il sostegno dei diritti umani passa dalle chiese all'illuminismo e alle tradizioni che provenivano poi dall'illuminismo. Forse anche come presidente si può aggiungere una frase: qui bisognerebbe anche pensare a San Tommaso d'Aquino e la ripresa del tomismo con Leone XIII, il quale reimporta nelle discussioni cattoliche, per esempio per la Sozialpolitik, il problema dei diritti naturali, eccetera. Passiamo alla seconda parte. Die Nächsten, die hier auf der Liste stehen, die ich jetzt um kurze Interventi bitten muss, sind Herr Dr. Weiß, dann Frau Galassi. Dann machen wir wieder eine Pause. Bitte, Herr Weiß. Ja. Ich kann mich tatsächlich kurz fassen, weil Herr Trippen das meiste, was ich sagen wollte, schon gesagt hat. Ich möchte etwas eine Variante dazu bringen, also Inferiorität der katholischen Wissenschaft auf der einen Seite und der Kampf gegen die Moderne, die Wissenschaft von Seiten des Lehramts, habe ich es mal so verkürzt, der Fall Döllinger. Döllinger war ja in seinen jungen Jahren einer entschiedener, intransigenter Kämpfer gegen den Protestantismus. Er wollte die Superiorität der katholischen Kultur, der katholischen Wissenschaft erweisen aufgrund der modernen wissenschaftlichen, historischen Methoden gegenüber den Protestanten. Und irgendwie ist das etwas Durchgängiges bei Döllinger. Das geht durch bis zum seiner Gegnerschaft zum Ersten Vatikanum und zur Unfehlbarkeitsdogma. Döllinger hat 1867, nachdem also der Syllabus bekannt war, an Cesare Cantù einen Brief geschrieben, in dem er also sagt, das Furchtbarste, was uns Katholiken und unserer deutschen Wissenschaft passieren kann, unserer katholischen Wissenschaft, ist das Unfehlbarkeitsdogma. Genauso wie der Syllabus uns unmöglich gemacht hat in Deutschland. Wir können nicht mehr auftreten. Das war das Problem Döllingers. Ich meine, man könnte jetzt noch einige andere Parallelen herstellen, das führt zu weit. Ich erinnere nur auch an die Günther-Schule. Man hat aufgeatmet, endlich gibt es eine katholische Philosophie, die gleichwertig ist mit der protestantischen, hegelianischen Philosophie, und überall entstanden Lehrstühle der Günther-Schüler und mit einem Schlag wird das von oben abgewürgt, aus, vorbei. Führt allerdings auch in das Thema der beiden Katholizismen, denn es gab ja Kardinäle und Bischöfe, die Kardinal Schwarzenberg, der Günther. Ja, also das kommt ja gerade bei der Günther-Schule mit herein. Ja. Feind war ja Freund von Schwarzenberg, ja. Günther war Freund von Schwarzenberg, auf der anderen Seite haben wir dann Rauscher, also das ist zu weit. Frau Galassi, bitte. Komm, scusa. Rapidamente. Quanto già detto dal professor Trippen porta il professor Weiss, però anche lui un'aggiunta, una variante in qualche modo, oltre a quello appunto che in parte ci è stato detto, cioè a proposito. Tempo, vediamo. Prego. Dell'inferiorità della scienza cattolica e minorità del movimento cattolico, del mondo cattolico e sull'antimodernità. Anzitutto il caso Döllinger, uno strenuo difensore intanto dei diritti del cattolicesimo, quindi nella lotta del cattolicesimo contro tutto quanto adesso si poteva opporre. Una lettera del Döllinger a Cantù pone come il grosso problema, il terribile problema, dice il professor Weiss, che la nostra scienza cattolica, la nostra possibilità di espressione è compressa evidentemente dal dogma, vivendo con grossa drammaticità questo problema. Ha poi accennato all'entusiasmo per la filosofia cattolica in ambienti come quello della scuola, quello dell'università, quello giovanile, che poi va ad esaurirsi col tempo. Ja, ich wollte fragen, Sie haben Ihr Referat ja vor allem kulturgeschichtlich und geistesgeschichtlich ausgerichtet und ich wollte fragen, inwieweit Sie Zusammenhänge zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung und dieser kulturellen Entwicklung sehen, da ja die protestantischen Gebiete zumindest im 18. Jahrhundert sehr viel weiter wirtschaftlich entwickelt waren als die katholischen Gebiete und sich das auch nur sehr langsam angeglichen hat, da die Protestanten sich der Marktwirtschaft eben geöffnet haben, während sich die Katholiken da noch verschlossen haben, was sich ja auch in unter den Gesichtspunkt Modernisierungsakzeptanz zu fassen sei. Danke. Jetzt bitte, Herr Del Fabot, ich hatte Sie vergessen. Ja, also Sie hat jetzt meine Frage eigentlich vorweggenommen. Ich möchte es bloß dahingehend ergänzen. Kritik an Ihrem Vortrag wäre auch, dass mir das zu monokausal erscheint. Und eben, was Sie gesagt hat, dass die wirtschaftliche Komponente, die fehlt mir einfach. Und ich erachte sie auch als die wichtigere Komponente. Und ich glaube auch, dass man das auch festmachen kann an so einer Art Verbindung von Industrialisierung, die da anfängt im 19. Jahrhundert und einer Sache, die Max Weber den Geist des Kapitalismus und die protestantische Ethik genannt hat. Da verbinden sich solche Tendenzen, die sich zu einem neuen Paradigma formen und dann letztendlich das alte katholische Paradigma, so will ich es mal nennen, in die Ecke drängen. Nur eine kurze Anmerkung zur historischen Demografie. Es gibt Forschungen von Arthur Imhoff, der hat mal untersucht, wie die Kindersterblichkeit in den unterschiedlichen Konfessionen aussah. Da kann man also schon ziemlich im 17. Jahrhundert kann man da schon anfangen, die ersten Erhebungen machen. Und da zeigt sich, dass zum Beispiel die Katholiken in der Kindersterblichkeit immer ganz oben sind, gefolgt von den Protestanten, aber der Abstand ist nicht allzu groß. Und ganz weit unten in der Kindersterblichkeit sind die Juden. Also die haben vergleichsweise die meisten Kinder durchgebracht, um es mal so salopp zu formulieren. Ja, danke sehr. Allora, le due domande. La prima della signorina era dunque sullo sviluppo, sul nesso insomma tra lo sviluppo anche economico e quello delle confessioni. Riferendosi a questo, lui anche si rifà a Max Weber, appunto alla componente principale di questa Verbindung, di questa unione, di questa commistione tra industrializzazione e quindi anche sviluppo sociale, quindi anche sviluppo o meno degli ambienti confessionali in Germania. Faceva poi un esempio riferito a studi, credo recenti, sulla demografia storica, riferiti soprattutto alla mortalità infantile come caso particolare. Io volevo cominciare un attimo dalle considerazioni conclusive del professor Mayer con riferimento a questa Erneuerung nella Katholische Bewegung per richiamare non l'attenzione dei colleghi tedeschi che lo conoscono ma dei colleghi italiani che potrebbero avere un interesse per questo ad un saggio che è stato ripubblicato, che io ho letto recentemente, di Heinrich Lutz sull'ultimo fascicolo a lui dedicato, alla sua memoria dedicato ad Erwina Beiträge sullo sviluppo, perché il professor Mayer ha parlato anche di questo rinnovamento, ponendo poi il problema se era per forze interne o anche per circostanze interne del cattolicesimo tedesco negli ultimi decenni. E questo saggio che era uscito parecchi anni fa, se non sbaglio, in una pubblicazione della Goethe-Gesellschaft, è a mio parere un bellissimo itinerario spirituale di un cattolico tedesco proprio in quella congiuntura che è stata ricordata alla fine della relazione. E forse, siccome Lutz è stato uno storico il cui itinerario si è sviluppato tra Roma, Vienna e Monaco ed altre città tedesche, che è stato anche presente in questo istituto, magari sarebbe bello che questa, credo, sostanziale, commovente testimonianza, forse negli stessi annali di Trento, venisse tradotta. Ich habe mich angeknüpft an Ihre Schlussbemerkungen über die Erneuerung der deutschen katholischen Bewegung und ich habe meine italienischen Kollegen auf den Beitrag von Heinrich Lutz, eine Art von Selbstbiografie eines jungen Katholikers unter Hitler und am Anfang der Bundesrepublik, und ich habe auch die Hoffnung ausgedrückt, dass vielleicht man zu einer italienischen Übersetzung dieses Beitrages Lutz kommt. Und dazu hätte ich eine Frage. Sie haben uns so einen Überblick über das Verhältnis zwischen Protestanten und Katholiken in Deutschland. Meine Frage wäre, ob eine Ausstrahlung der Wiener bzw. der österreichischen Kultur in Deutschland zu spüren ist und wie weit kann diese österreichische Kultur als eine Art von Gegengewicht der protestantischen Kultur gegenüber. E la mia domanda invece riguarderebbe in questo quadro generale sui rapporti tra le due culture in Germania quanto sia stata forte l'influenza austriaca nel mondo tedesco come contrappeso und ob natürlich die österreichische Kultur außerhalb der österreichischen Erbländer einen solchen Einfluss gehabt hat. Grazie. Herr Dr. Braun, bitte. Sie sprachen davon, dass die Aufklärung zu einem Inferioritätsgefühl bei den Katholiken geführt habe. Sie nannten das als Langzeitwirkung. Ich kann das nicht so ganz einordnen angesichts großartiger Versuche innerhalb der katholischen Aufklärung, hier doch eine gewisse Vermittlung zu schaffen, ob es im Kirchenrecht ist oder in der Theologie etwa, ob es im Staatswesen ist und in anderen Bereichen. Könnten Sie das vielleicht noch kurz ausführen? Allora, lei ha parlato di illuminismo e di sentimento di inferiorità in qualche modo dei cattolici, e se nell'illuminismo tedesco effettivamente c'è anche in riferimento alla teologia e al diritto ecclesiastico una spiegazione, una presenza di questo sentimento. Jetzt wird Herr Professor Mayer auf diese. Vielleicht kann ich die Wortmeldungen von Herrn Weiß und Herrn Braun verknüpfen, denn da steht im Hintergrund natürlich das Problem der katholischen Aufklärung. Ich nehme an, dass der Trierer Kongress, der vor 2 Jahren war, von Harm Küting organisiert, dass der Ende 91 erscheint. Das sind eine ganze Reihe von Vorträgen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, unter anderem ein zentraler philosophischer Vortrag von Norbert Hinske. Ich kann darauf nur hinweisen. Vielleicht nur so viel. Es gibt natürlich spezifische Rezeptionsschranken für die Aneignung der Aufklärung im katholischen Europa. Zunächst beginnt ja Aufklärung als ein mehr praktischer Prozess der Reform und die französischen Historiker sind heute einig, dass etwa in Frankreich die Kirche diese Reformbestrebungen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts mitträgt. Dann wird es problematisch, weil sich die Aufklärung radikalisiert und weil sie gewisse katholische Propria eingreift, etwa die Stände, die kirchlichen Stände. Ich glaube, die katholische Kirche steht und fällt mit einem gewissen Spielraum für die evangelischen Räte. Oder ganz deutlich gesagt, wenn es keine Ordensleute mehr gibt, ist die katholische Kirche nicht mehr als etwas von den Protestanten Unterscheidbares zu erkennen. Nun richtet sich aber ein Hauptstoß der Aufklärung gegen, da sind wir auch schon in der Nähe der wirtschaftlichen Diskussion, gegen den Entzug des Bodens, den Entzug gegenüber der Mobilisierung des Bodens in der beginnenden Industrialisierung. Man könnte geradezu die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Aufklärung am Thema der Manus Mortua festmachen, die tote Hand. Die tote Hand ist geradezu eine der typischen Rezeptionsfiguren, erstens mal vom Souveränitätsinteresse der entstehenden Territorialstaaten her. Die wollen natürlich nicht mehr durch klösterliche Immunitäten gehindert sein, überall durchzugreifen. Und zum Zweiten aber auch von einem industriellen Denken, also da gehört Max Weber natürlich hinein, dass prinzipiell alles für wirtschaftlich verwertbar hält. Der katholische Widerstand gegen dieses wirtschaftliche Verwertbarmachen von allem und jedem erscheint am Ende des 20. Jahrhunderts keineswegs mehr als so fortschrittsfeindlich, wie er dem 18. Jahrhundert erschien, wo als erster Montesquieu im Esprit des Lois eigentlich da zum Angriff gegen die Katholiken geblasen hatte. Und die katholischen Souveräne haben ja dann auch sich beeilt, erstens die Klöster ein Stück weit zu säkularisieren, souveränitätshemmende Immunitäten zu überwinden und, was vielleicht noch wichtig war, die katholischen Feiertage abzuschaffen. Manus Mortua ist ein Thema, katholische Feiertage sind ein Thema. Die wirtschaftliche Unterlegenheit der Katholiken wird auf die vielen Feiertage zurückgeführt. Nun waren die Feiertage wiederum vom Ende des 20. Jahrhunderts her gesehen die älteste Form europäischer Sozialpolitik. Und ein gewerkschaftlich organisierter Mensch müsste eigentlich sehen, dass die Katholiken hier eine sehr fortschrittliche Haltung eingenommen haben, indem sie sagten, der Mensch muss nicht nur arbeiten, sondern auch Ruhe haben und feiern. Also kurzum, wenn ich scharf sagen darf, werft den Max Weber zum alten Eisen. Das sind wirklich Begriffsbildungen des 19. Jahrhunderts und die dienen nicht einer Erkenntnis des historisch Spezifischen und seines Rechtes. Hätte man Max Weber gefolgt, hätte man den Rationalisierungsprozess als eine Art unwiderstehliches Verhängnis der europäischen Geschichte akzeptiert, dann müssten wir Katholiken eigentlich unserem eigenen Verschwinden zustimmen und dann wäre alles falsch gewesen, was die Kirche seit dem 16. Jahrhundert auch an Proprium verteidigt hat. Keineswegs nur gegen einen imaginären Fortschritt, sondern vielleicht auch im Dienste eines Fortschritts, der erst wieder am Ende des 20. Jahrhunderts erkennbar wird. Im Dienste, ich könnte jetzt moderne Begriffe bringen, war denn überhaupt der moderne Zug zur Naturbeherrschung und der moderne Zug zur wirtschaftlichen Verwertung aller Güter dieser Erde, kann das ein Maßstab sein? Bei Wähler ist es noch zugegeben, aber die Leute sind ja, Entschuldigung, Reaktionäre. Die haben ja noch nicht begriffen, worauf es ankommt. Die orientieren sich ja an diesen Orientierungsmustern von Max Weber. Das ist eben ein Stück Protestantismus. Selbst der heutige Protestantismus würde, der ist ja weit kritischer geworden, ökologisch kritisch, der würde das nicht mehr übernehmen. Ich staune, wie in der Historie so gewisse Dinge fortleben, unbefragt, gerade bei der Historie, die sich kritisch nennt. Also denen können Sie sicher sein, denen wird glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten einiger Zunder zu machen sein. Dass diesen Kritikraster übernehme ich nicht. Aber jetzt zu den von Frau Galassi und Herrn Del Fabbro zu Recht eingeklagten wirtschaftlichen Aspekten. Einiges habe ich ja vorweggenommen. In der Tat sind die Katholiken innerhalb dieser sich von den Protestanten initiierten wirtschaftlichen Entwicklung die Arriergarde. Sie sind nicht die Avantgarde. Sie leben noch im 19. Jahrhundert überwiegend in Gebieten eines restriktiven Wirtschaftsverhaltens, in Gebieten, die vom Handels- und Wirtschaftsnexus abgeschnitten sind, wie etwa ländliche Gebiete, aber auch zum Beispiel das ganze Allgäu. Im Allgäu kann man wunderbar studieren, es gibt schöne Studien drüber, wie auch innerhalb eines abgeschlossenen Bereichs andere Formen des Wirtschaftens weiterleben durchaus genossenschaftliche, das ist also auch eine, überhaupt die ganzen gemeinwirtschaftlichen Traditionen, die ja dann im Zeichen der sozialen Frage wieder gegen den Frühindustrialismus bemüht werden, die haben auch katholische Wurzeln. Die Katholiken sind auch nicht beteiligt im Wesentlichen an den großen Unternehmerfiguren, Ausnahme Schlesien. Schlesien ist überhaupt die große Ausnahme. Ganz merkwürdig. Schlesien schweigt in der Aufklärung, nachdem es im Barock die deutsche Literatur fast beherrscht hatte. Schlesien erhebt seine Stimme wieder in der Romantik. Und Schlesien wird der Ort, wo es eigentlich neben ganz wenigen Ausnahmeregionen im Ruhrgebiet ein problemloses Zusammenspiel von ein Hinüberwachsen des katholischen Feudalismus in die Industrialisierung gibt. Ganz merkwürdig. Henkel Donnersmarck, um nur einen Namen zu nennen. Also noch die sozialpolitischen Vorstellungen des Kreisauer Kreises haben mit dieser Tatsache zu tun. Ich will das nur andeuten. Das ist alles sehr komplex und nicht mit einfachen Formen zu tun. Richtig ist natürlich, dass die Katholiken dann, als die Hintersassen, eine größere Kindersterblichkeit haben, dass die Juden die geringste haben, ist klar, denn die sind sozial am meisten abgehoben, die sind am stärksten verbürgerlicht. Ich sehe jetzt mal ab von den Ostjuden, die ja dann erst nach 1890 in stärkerem Maß nach Deutschland eindringen. Aber man kann schon sagen, in die bürgerlich-industrielle Welt wachsen die Juden am stärksten hinein, wenn auch als marginale Gruppe. Die Protestanten folgen und die Katholiken sind tatsächlich die industrielle Reservearmee. Andererseits, auch das ist vorhin gesagt worden, haben die Katholiken, weil sie ja dann in die Minderheit geraten, auch eine stärkere Mobilisierungskraft politisch seit 1948 an den Tag gelegt. Und wenn man mal den Begriff Kultur, ich breche jetzt auch wieder ein Tabu, wenn man den Begriff Kultur wirklich weit spannt, wie das heute ja oft gefordert wird, muss man ja auch die politische Kultur mit einbeziehen. In Bezug auf die politische Kultur, da war aber selbst die Neuscholastik nicht nur einfach ein Rückfall in vergangene Denkweisen, sondern sie hat auch wieder gewisse naturrechtliche, menschenrechtliche Dinge in den Blick gebracht, die im deutschen Idealismus vergessen worden waren. Und gestützt auf diese Basis hat dann das Zentrum und haben die katholischen, haben die Gewerkschaften und hat Mönchengladbach nun die Katholiken wirklich organisiert. Also wenn wir fragen, wer die Demokratie in Deutschland vorangebracht hat, sicher nicht die Protestanten. Sicher nicht die Protestanten, die ja noch in der Weimarer Zeit quer lagen zu dieser Tradition. Geistig-soziologisch entsprach das Denken der deutschen Protestanten in der Weimarer Zeit dem Status der Deutschen Nationalen Volkspartei. Also, ich antworte so temperamentvoll, weil ich hier viel zu viele festgefahrene Raster noch in diesen Fragen spüre und weil ich glaube, wir müssen nicht nur neue Fragen entwickeln, sondern wir müssen Bewertungsgrundlagen ganz behutsam aufbauen. Und da dürfen wir uns eigentlich von niemand imponieren lassen. Wir lassen uns viel zu sehr imponieren. Mein Gott, dieses Modernitätsdogma. Was heißt Modernität? Ich will mal im Anschluss an Peter Stadler eine kleine Anekdote erzählen. Der Schweizer deutschsprachige Bereich ist nach 1871 sehr unter den Druck dieser neuen, etwas pausbäckigen und grobschlächtigen deutschen Nationalkultur geraten. Das zeichnet sich zum Beispiel ab im Lesezirkel Hottingen, das ist ein berühmtes Zentrum der deutschsprachigen Literatur bis heute in Zürich. Da werden noch in der Zeit so zwischen 1850 und 1870 Feste gefeiert, in dem die großen Schweizer deutschsprachigen Autoren Haller, Gessner, Utz und so weiter in den Allonge-Perücken des Rokoko und im säuberlichen Frack dargestellt werden. Kurzum, also in einer behutsamen Aufnahme und Fortsetzung der Tradition der Aufklärung. Und dann nach 1871 werden diese Feste abgelöst durch Feste, wenn man die Bilder sieht, glaubt man es gar nicht, die also schon etwas Wagnerisches und Wilhelminisches annehmen. Da tauchen also plötzlich dann die Figuren von Wotan und der ganze germanische Götterhimmel taucht auf. Frage, ist das ein Fortschritt? Die damalige Zeit hat das als Fortschritt empfunden, dass also diese im Grunde überwundene Welt der Aufklärung, dass die beiseite gelegt wird und dass man jetzt so in den gesamtdeutschen Hymnus des wiederentdeckten Germanentums einstimmt. Für uns heute ist das frühestens oder spätestens seit Karl Spittelers Weltkriegsrede ja kein Fortschritt, sondern ein partieller Rückfall der Schweizer aus ihrer eigenen demokratischen Kultur in eine großdeutsche, imperiale Kultur neuen Stils gewesen, ist auch mit Recht dann nach dem Ersten Weltkrieg bereinigt worden. Aber die damalige Zeit hat das als Fortschritt empfunden, denn der Fortschritt, der pulsierte in Berlin. Und da wuchsen die Bevölkerungszahlen und da wurde der Boden mobilisiert und da gedieh die Wirtschaft. Also ich erwähne solche Anekdoten einfach, zunächst mal alle diese Tabus und alle diese alten Raster wegzutun. Man muss das historische Ereignis, glaube ich, zunächst mal darstellen. Dann muss man versuchen, es zu lokalisieren und dann muss man versuchen, ganz behutsam Beziehungen anzuknüpfen. Aber viel zu viele Menschen heute haben zuerst so ein Bewertungskriterium im Kopf, Fortschritt, Revolution, Modernisierung und ordnen dann das historische Ereignis da irgendwo ein. Also ich plädiere eigentlich so für die alte, gute Historikerart, das Einzelne und Spezifische erst zu erkennen und dann sich einen philosophischen Rahmen drum zu machen. Wir haben da vielfach zu sehr abgedankt gegenüber der Philosophie und das wäre ja noch eine ehrenvolle Abdankung gegenüber der zur Philosophie sich aufwerfenden Soziologie. Und beides lenkt uns, glaube ich, ab von unserem historischen Handwerk. Ja, können wir versuchen, das kurz zusammenzufassen? Ach ja, ich habe noch die österreichische Kultur und die vermittelte, das bringe ich vielleicht nachher. Das war ja auch eigentlich schon, wenn Sie von Österreich und Salzburg sprachen, ein wenig im Vortrag. Versuchen Sie. Sì, posso provare la sintesi di queste varie argomentazioni. Sulla recezione e sui limiti della recezione dell'illuminismo da parte dei cattolici c'è tutta una serie di pubblicazioni, di studi, di problematiche ancora aperte. Faceva l'esempio della storiografia francese che ancora studia gli influssi a lungo termine, nel lungo periodo di questo. Naturalmente trarre una lezione da tutto questo nel confronto cattolicesimo-protestantesimo è molto difficile. I limiti della recezione dell'illuminismo da parte dei cattolici sono evidenti fino in qualche modo a far perdere la propria identità a questo tentativo di mediazione. Riferiva poi un altro punto che mi sembrava importante, che in fondo il conflitto tra Chiesa e illuminismo riflette un conflitto storico importante che si rifà ad autori vari del mondo dei filosofi di quel periodo, ma anche dello sviluppo dell'Aufklärung, appunto tutti quanti conosciamo, e cioè lo sfondo storico concreto a cui lui si riferisce è quello dei principi illuminati che tendono a non accettare più l'istituto della mano morta, in quanto riflette una territorialità che è sottratta alle loro pretese di piena sovranità su questi territori, invece sottoposti alla Chiesa e al mondo cattolico. Sulle domande successive riguardo ai processi di industrializzazione come processo necessario, secondo Max Weber, probabilmente erano teorie filosofiche, ideologiche al passo coi propri tempi, ma questo processo oggi sappiamo che non è stato né necessario né naturale, certamente non regge più al passo coi più recenti momenti del progresso che nella storia abbiamo conosciuto nei momenti successivi. Riferendosi poi alle ultime domande, Galassi e l'altra domanda, nei fatti questo processo economico cui è stato fatto cenno c'è stato evidentemente ed è marcatamente, anche se non assolutamente, di ispirazione protestante. In qualche modo il cattolicesimo svolge una funzione di retroguardia rispetto a questa avanguardia, almeno per grandi linee, del protestantesimo. I cattolici si orientano piuttosto verso soluzioni corporative, e fatta eccezione per alcune aree come la Slesia, ad esempio, che costituisce però del tutto un'eccezione con questa sua accezione del progresso economico in un ambiente tutto diverso. Quanto riguarda il problema della mortalità infantile, bisogna calarlo anch'esso storicamente, esso dipende dalle zone e quindi va studiato col solito, la solita distinzione città-campagna. Più che quindi di cattolicesimo o di protestantesimo, interessa vedere la coincidenza o meno di tali statistiche in riferimento alle aree, aree industriali, aree di economia tradizionale, aree cittadine. In questo senso la presenza cattolica può essere concentrata in distretti di appartenenza che possono spiegare questa considerazione statistico-demografica sul piano storico, non sul piano della divisione confessionale. Faceva poi un accenno molto breve che a me piacerebbe poi fosse sviluppato magari così privatamente, cioè la democrazia di Weimar, che sicuramente il protestantesimo non svolge una funzione d'avanguardia. Si pensi alla Deutsche National Volkspartei e alle situazioni che tutti quanti conosciamo. Sul dogma della modernità, una problematica tanto discussa e tuttora assai in discussione, bisogna chiedersi che cos'è questa modernità. Riferendo un aneddoto che vuol dire poi che quello che sembrava un progresso, cioè il distacco da un mondo di tradizioni, da un mondo tradizionale, per noi oggi forse storicamente possiamo vedere che non è stato del tutto un progresso, ma semmai un passo indietro se guardiamo ai drammi delle due guerre mondiali e del secolo che si è sviluppato successivamente appunto a questi problemi di cui stiamo parlando dell'Ottocento. La conclusione è un richiamo sereno ma severo anche a guardare storicamente i problemi, cercando di localizzarli storicamente, calandoli nelle realtà, evitando forse dei topoi precostituiti e privilegiando invece, piuttosto che filosofare, il che può venire dopo, i luoghi della dura e vecchia ricerca storica. Nur noch eine kurze Bemerkung zu Herrn Ara. Er hat gefragt, ob die österreichische Kultur ein Gegengewicht gegen diesen neuen protestantisch-norddeutschen, ostdeutschen Schwerpunkt gebildet hat. Darauf kann man sagen, im Zentralbereich der Literatur und Wissenschaft nicht. Und das ist ja doch eine ganz entscheidende Front gewesen seit dem 18. Jahrhundert. Man kann eigentlich sagen, dass Grillparzer der erste Autor war, mit dem Wien seine Sprache wieder zurückgewonnen hat, nach diesem Ausbruch wirklich der großen Nordwest- und ostdeutschen Literatur von Johann Christian Günther und Herder bis in die Romantik hinein. Auf den Gebieten des Sinnlichen, des Schauens und Hörens hat Österreich natürlich immer eine große Rolle gespielt. Das war aber aufgrund der Geschmacksurteile der Aufklärung, die in ganz Europa verbreitet waren, ein Beitrag, der nicht mehr zur Kenntnis genommen worden ist. Österreichisches Barock, österreichisches Rokoko, süddeutsches Rokoko, bayerisches, oberschwäbisches sind ja erst im 20. Jahrhundert überhaupt wieder entdeckt worden. Oder im Grunde seit Jakob Burckhardt, der eigentlich den Barock wieder ins europäische Bewusstsein gehoben hat. Also auf dem Gebiet der Literatur gab es eben kein Gegengewicht. Das führt zu der Frage von Herrn Braun, die vermittelnde Tendenz der katholischen Aufklärung. In der Tat ist Österreich für mich hat Österreich für mich etwas vollbracht, was, glaube ich, auch in der katholischen Historiographie noch nicht gewürdigt worden ist, nämlich die Moderne so weit hereinzunehmen, dass sie noch im weit gefassten katholischen Kosmos Platz hat. Auch in der österreichischen Philosophie bis zu Bolzano hin hat es nie die scharfen disziplinären Auseinandersetzungen wie die um Hermes vielleicht doch dann später. Aber jedenfalls, es ist alles sehr viel behutsamer verlaufen. Und da liegt, glaube ich, auch, und der österreichische Integralismus kommt ganz spät, Kralik etwa und die ganzen, das kommt ganz spät und wirkt dann auch nicht mehr entsprechend. Also Österreich ist da in der Hinsicht ein Sonderfall, aber es sind viel bessere Kenner der österreichischen Geschichte da als ich, vielleicht können die dazu noch was sagen. Allora, la professor Ara sul ruolo eventualmente svolto dalla cultura austriaca, certamente a livello della letteratura, dell'alta letteratura della scienza, no, non ci sarebbe stato. Il primo autore di rango che egli si sente di citare è il Franz Grillparzer, e per il Grillparzer. Also, genug. Grazie per la comprensione. Anche nel, sì, se consideriamo l'espressione artistica del barocco austriaco, che poi si riflette sul sud della Germania, sulla Baviera, però è tutto in un secondo tempo e quindi non si sentirebbe di dire che c'è stata questa, se naturalmente sono problemi che nella storiografia, anche della storiografia cattolica, non sono completamente studiati, questo anche in riferimento ad altra domanda precedente. Semmai è in Austria che c'è stato un tentativo di integrazione, non sapremo quanto è riuscito del cattolicesimo con l'illuminismo. Tuttavia l'Austria resta un Sonderfall, insomma un caso un po' a sé stante che può essere ben spiegato dagli illustri studiosi austriaci presenti a queste giornate. Wir können nur noch eine ganz kurze Diskussionsrunde folgen lassen, für die sich also zunächst die Herren Skera, Stadler und Weber eingetragen haben. Im Sinne der Verwaltung ist es leider notwendig, so interessant es ist, dass vielleicht die eine oder der andere inzwischen schon hinausgehen und diese administrativen Dinge regeln. Wir können es sonst ab 12:30 nicht alle schaffen. Passo la parola al amico Schiera. Voglio porre una domanda solo molto breve e marginale al professor Mayer, che peraltro è grande esperto su questo tema specifico, e cioè... Che ruolo hanno svolto i cattolici nell'ambito del processo di crescita, di sviluppo e di consolidamento delle scienze sociali e dello Stato nella Germania successiva al 48? Il punto di partenza mio è che nella Germania successiva al 48 la nascita delle scienze sociali e dello Stato rappresenta un elemento molto importante anche dal punto di vista politico e costituzionale. Io credo anzi che la Deutsche Wissenschaft sia stata nella seconda metà dell'Ottocento un vero e proprio fattore costituzionale del sistema politico bismarchiano e poi guglielmino. E allora la domanda è: in che misura i cattolici hanno partecipato a questo processo, soprattutto nell'ambito delle scienze giuridiche e delle scienze economiche, e se la loro scarsa partecipazione a questo processo abbia qualcosa a che vedere con il Kulturkampf inteso in senso stretto? Non posso evitare però di collegare questa piccola e circostanziata domanda al problema più generale che il professor Mayer ha sollevato nell'ultimo intervento, perché io credo che la modernità non sia un dogma, ma sia intanto un evento reale e poi forse un concetto ermeneutico. E credo che sia forse oggi necessario, utile, insomma, almeno nei confronti di questi grandi eventi, assumere delle posizioni il più possibile ireniche e non riprodurre rispetto a questi problemi delle contrapposizioni troppo vistose fra confessioni. Credo che anche un cattolico possa legittimamente parlare di modernità, trattare di modernità e usare Max Weber. Non è necessario essere Hans-Ulrich Wähler per usare Weber, si può usare Weber anche da cattolici e credo anche essendo dei buoni storici. Die Frage nach der Rolle der Beitrag der Katholiken im Prozess der Entwicklung der Sozial- und Staatswissenschaften nach 48. Die Frage, Skera konstatiert, dass es eine große Bedeutung für Politik- und Verfassungsdiskussion hatte, diese Entwicklung der Wissenschaften. Ist der Mangel der Beteiligung der Katholiken möglicherweise auf den Kulturkampf direkt zurückzuführen? Generelles Problem, ist moderne ist kein Dogma, es ist einmal ein historisches Ereignis und ein hermeneutisches, eine hermeneutische Herangehensweise. Ist sie nicht zugleich auch sozusagen das Bindeglied überhaupt, das heute konfessionelle Schwierigkeiten überwinden hilft? Das ist nicht ganz genau. Oh, gut. Ja. Herr Stadler. Ja, ganz kurz, gewisse Analogien zur Schweiz sind gegeben. Optisch wird ja die katholische Kultur in der Schweiz dominierend in Erscheinung, denken wir an die großen Klosterkirchen und anderes, aber in der Entwicklung zeigt sich von 1850 ein ganz deutlicher Rückgang in den großen Führerpersönlichkeiten, wie Keller, Meyer, Spitterer, eigentlich bis Dürrenmatt frisch dem Protestantismus angehören. Katholische Dichter gibt es zwar, aber sie haben die Schallmauer der Berühmtheit nie wirklich durchbrochen. Wer von Ihnen kennt Heinrich Späterer oder Meinrad Ingelin? Das ist tatsächlich ein erstaunliches Phänomen. Ich führe das übrigens auch etwas darauf zurück, dass vom Protestantismus aus der Ausstieg in die Indifferenz und die totale Konfessionslosigkeit leichter ist als vom Katholizismus. Bei Böll spürt man den Katholizismus immer noch etwas, bei Frisch nicht mehr, bei Rilke natürlich auch sehr stark. Und das zweite Element der Rückständigkeit ist natürlich die Wissenschaft. Die Schweiz hat bis 1889 keine Universitäten, das heißt, dass die katholischen Gelehrten hier sehr handicapiert sind. Segesser, von dem ich sprach, bekam zwar mal einen Ruf, aber nach Graz und unter so ungünstigen Bedingungen, dass er absagen musste, aber eine katholische Universität bedeutet eben noch nicht alles, denn sie war wirtschaftlich sehr stark benachteiligt. Man sagte in Zürich noch in meiner Jugend, in Fribourg verdient ein Universitätsprofessor so viel wie in Zürich ein Straßenbahnschaffner. Und das führt eben noch auf die wirtschaftliche Rückständigkeit zurück. Das Unternehmertum war ganz vorwiegend protestantisch. Und der Christkatholizismus, so schwach er an sich war, hat gerade in Unternehmerkreisen, in katholischen Unternehmerkreisen, sehr attraktiv gewirkt. Zwei Beispiele von Namen, die heute noch bekannt sind. Der Schuhfabrikant Balli, der war ursprünglich katholisch, wurde ein fanatischer Christkatholik, hat sogar fast mit Gewalt versucht, die Arbeiter ihre Kinder christkatholisch taufen zu lassen. Der andere Beispiel ist der in Zürich sehr bekannte Warenhausbegründer Jelmoli. Das ist also ein analoger Grund für die Schweiz. Danke. Sì, un'aggiunta, un'analogia sull'ambiente svizzero, cioè se la cultura cattolica domina, evidentemente se si pensa ad alcuni ambienti, ai chiostri, agli ambienti propriamente cattolici, però poi c'è una grandissima retrete di questo ambiente, se si pensa alla poesia cattolica, il cattolicesimo nella cultura non domina affatto, questo è uno strano fenomeno dovuto probabilmente al predominio e alle pressioni anche esterne del protestantesimo, si pensa al caso di una università cattolica per dire che le università cattoliche, come pure tutti gli ambienti anche industriali, sono invece dominati dal protestantesimo, fatta salva forte una certa influenza dei crist cattolici, questo solo per aggiungere un'analogia di un paese vicino. Grazie, colleghe Weber. Siamo verso la fine. Herr Mayer, ich war sehr den Mut hatten, zwar nicht monokausal zu erklären, aber Bemühungen um diese Problematik werden kann, so wichtig auch eine Standortfragen und demografische sein. Ich möchte hier mich beziehen auf die beiden Interventionen von Herrn Weiß, die beide auf päpstliche Zensur und Interventionsmaßnahmen eingegangen sind. Ich glaube aber, dass dies für einen großen Teil noch nicht die Ebene der konkreten deutschen Realität an Universitäten, Verlagen und bereits widerspiegelt. Ich erlaube mir daher auf wenigen Exemplen auf das Phänomen der Zensurierung katholischer Theologieprofessoren einzugehen und auch von Dichtern. Es war ungefähr so, dass alle 5 Jahre ein katholischer Theologe indiziert oder abgesetzt wurde. Ein Beispiel. Zur Zeit der Aufklärung lehrte in Mainz 1785 der Exeget Isenbiel und er kam zu der Erkenntnis, dass bei dem Propheten Isaias die Voraussage einer Jungfrau, die einen Sohn gebären wird, dessen Name Emmanuel ist, nicht als eine historische Vorhersage zu interpretieren ist. Er wurde für 2 Jahre im Gefängnis des Generalvikariates eingekerkert und wurde entlassen unter der Bedingung, nicht mehr darüber zu publizieren. 1830 etwa wurde der Bonner Exeget Gratz, der festgestellt hatte, dass das Matthäusevangelium nicht das älteste ist, seines Lehrstuhls enthoben und in die Schullaufbahn abgeschoben. Es erschien nichts mehr von ihm. 1912 gab der junge Bonner Privatdozent Fritz Tillmann eine neue deutsche Bibelübersetzung mit Kommentar heraus. Im ersten Faszikel wurde erklärt, dass die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie im Grundsatz richtig ist, also Markus und die Logienquelle. Das Faszikel musste zurückgezogen werden, Tillmann durfte nicht mehr Exegese lehren, ging dann zur Moraltheologie über, wo er sehr Großes leistete, und es wurde ein neues Faszikel ausgegeben, bei dem die Quellentheorie in einer Anmerkung abgelehnt wurde. Viertes Beispiel, als ich noch in Trier Theologie studierte, erzählte man sich von einem Dr. Jung, dessen Habilitation in den 50er Jahren dieses Jahrhunderts abgelehnt wurde, weil er gewagt hatte, die 5 Bücher Moses nicht als von Moses selbst geschrieben hinzustellen, was in der allgemeinen Wissenschaft seit 100 Jahren bekannt war. Das ist die Realität und auf Literatur einzugehen. Es gab eine Dichterin, Handel Mazzetti hieß sie, die hat brauchbare Bücher geschrieben, aber ihre leise Aufweichung strengster katholischer Moral hat diese Frau nahe an die Indizierung gebracht. Und Professor Iserloh hat in einem Aufsatz der Quartalschrift darauf hingewiesen, dass Gertrud von Lefort um 1950 um ein Haar auf den Index gekommen wäre, weil in ihrem Buch, Der Kranz der Engel heißt es, glaube ich, ein unehelicher Geschlechtsverkehr vorkam. Deshalb wäre sie beinahe auf den Index gekommen. Das ist katholische Literatur- und Wissenschaftszensur und das sind, wie gesagt, Beispiele, die mir heute beim Frühstück aufgefallen sind. Es gibt hunderte solche und das ist die wirkliche Inferiorität und sobald das auch weggefallen ist, wie Sie sehr zu Recht gesagt haben, gibt es nach dem Zweiten Weltkrieg eine Fülle erstrangiger katholischer Dichter, besonders in Österreich. Die österreichische Dichtung ist zur führenden deutschen Literatur geworden. Jandl, Bernhard, Handke, das sind die führenden Autoren und in Deutschland Böll und Grass. Aber das sind natürlich katholische Autoren, die sich nicht mehr vom kirchlichen Lehramt das Konzept korrigieren lassen. Ich danke Ihnen also vielfach für Ihre bedeutenden Ausführungen. Il professor Weber intanto ringraziava il professor Meyer del coraggio di dare spiegazioni anche non a senso unico ma di aver guardato con professor Trippen e professor Weber rivendicava un richiamo alla concreta realtà degli ambienti culturali cattolici in Germania. Sottoposti ad un'influenza massiccia del papato, alla censura dei programmi, ad un indice prolungato nel tempo, a controlli e indizi anche periodici e continui integrati su insegnanti e su intellettuali di cui fornisce una serie di nomi, tra i quali principali l'esegeta Graz nel 1912, il Tillmann col suo commentario alla Bibbia e alle fonti marciane, severamente giudicato, e poi facevo un ultimo riferimento a poeti dopo la Prima Guerra Mondiale, importanti autori cosiddetti cattolici. Forniva addirittura un autoesempio riferito agli anni 50 per dire che questa è la realtà storica di una situazione di palese inferiorità. Bitte, wenn Sie jetzt antworten wollen. Die Bemerkungen von Herrn Stadler und Herrn Weber darf ich einfach dankbar zur Kenntnis nehmen als Ergänzung und Verdeutlichung. vieler Positionen. Vielleicht darf ich mich darauf beschränken, zu Pierangelo Schiera ein Wort zu sagen. Es ist richtig, dass in der Entstehung der deutschen Staatslehre, aber auch der modernen Sozialwissenschaft die Katholiken eine sehr geringe Rolle gespielt haben. Wenn der Kameralismus so etwas wie eine spezifisch deutsche oder eine Staatslehre der deutschsprachigen Länder gewesen ist, dann haben daran Protestanten den ausschlaggebenden Anteil gehabt. Selbst wenn sie in katholischer Umgebung wirkten, wie Josef von Sonnenfels in Wien, aber er war eben ein evangelischer Import von Justi und von den früheren Kameralisten nicht zu sprechen, nicht zu reden auch von den großen Staatslehrern zwischen Luther und Max Weber, also von Pufendorf über Thomasius bis zu den politischen Historikern des 19. Jahrhunderts. Der Anteil der Protestanten ist übergroß. Der Grund liegt natürlich darin, wie dargetan, dass sich eine spezifische Form von Staatlichkeit in diesen territorialen Einheiten vor allem im protestantischen Bereich entwickelt hat. Übrigens ist diese deutsche Staatslehre gleich weit entfernt von einem Despotismus. Es galt immer das alte reichsrechtliche Prinzip, das Imperium Limitatum. Von daher konnte Christoph Link und konnten andere nachweisen, dass es in Deutschland nie einen Absolutismus so zugespitzter Art wie in anderen Ländern gegeben hat. Aber man war auch entfernt vom modernen Naturrecht, das ja als Gegenbewegung und Gegenschlag gegen den Absolutismus seine große Verbreitung gewonnen hat. Auch das war sozusagen in Deutschland in den beruhigteren und kleineren Verhältnissen dieser überschaubaren Territorialstaaten nicht nötig. Und so entwickelt sich in Deutschland die merkwürdige Form, kein Streit zwischen Monarchie und Volkssouveränität, sondern man erklärt den Staat für souverän, Staatssouveränität, ein Denkmodell, das nur in Deutschland des 19. Jahrhunderts vorkommt. Und man fasst, das ist die Parallelbewegung, die Grundrechte nicht als einen Freiheitsanspruch des Einzelnen, sondern als eine Art subjektives öffentliches Recht. Man möchte frei sein vom Staat, man möchte nicht den Staat mitgestalten. Also das Erbe sowohl der Eidgenossenschaft wie der Französischen Revolution wird in Deutschland kaum aufgenommen. Deswegen also keine katholische Staatslehre. Die katholische Staatslehre orientierte sich doch den Jesuiten folgend immer an Begriffen wie Volkssouveränität und auch Menschenrechten und auch Widerstandsrecht. Aber das kommt in Deutschland nicht mehr so recht zur Geltung. Es ist interessant, dass im Kulturkampf ja von evangelischer Seite gegen die Katholiken meist der Vorwurf erhoben wird, sie seien als Schüler der Jesuiten für das Widerstandsrecht. Übrigens viel früher hat Hegel schon kritisch bemerkt in seiner Rechtsphilosophie, dass bei den Katholiken leider ist hinzuzufügen der alte Grundsatz fortgelte, dass man Gott mehr gehorchen müsse als dem Staat. Für Hegel natürlich ein erledigtes Problem, weil bei ihm der Staat der versittlichte Staat ist, der solche Alternativen ausschließt. Die Katholiken haben zu ihrer zweiten Frage im Bereich der Sozialwissenschaft deswegen keine neuen Initiativen entfaltet, wenn man von ganz wenigen, also etwa dem Hegel-Schüler Pilgram und anderen absieht, weil sie nun auch die moderne Entzweiung von Staat und Gesellschaft nicht rezipiert haben. Deswegen tauchen katholische Staatslehren und Soziallehren zu später Stunde im Bereich des österreichischen Ständestaates auf, Ottmar Spann und so weiter. Nicht? Problematisch, aber das setzt eben voraus die Ablehnung dieser modernen Entzweiung von Staat und Gesellschaft. Wenn Sie mich fragen, was die katholische Aufgabe wäre, dann wäre es die, weder die evangelische Staatslehre und Staatsgläubigkeit nachzubeten, noch sich in ein erträumtes Mittelalter der Ungeschiedenheit von Staat und Gesellschaft zu flüchten. Denn da liegt knüpfe an das an, was die beiden Herren hier gesagt haben, denn da liegt das eigentliche Versäumnis. Die Französische Revolution zu kennen, sie aufzuarbeiten, zu wissen, was sie bedeutet hat, aber ihr doch nicht zu folgen, aber nicht ins Mittelalter zurückzugehen, sondern nach vorwärts zu gehen, das wäre die katholische Aufgabe. Aber das ist leicht gesagt und schwer getan, und jeder von uns kann wahrscheinlich nur einen kleinen Baustein dazu herbeischleppen. Ja, sehr vielen Dank. Ich glaube, dass wir damit... Wir müssen noch die Übersetzung, entschuldigen Sie, ich denke, ich vergesse immer die... No, allora, soprattutto in riferimento alla domanda del professor Schiera, in realtà i cattolici non giocano comunque un ruolo, ma non nella misura, in misura sensibile, no? Si pensi al cameralismo, specialmente protestante, ci sono soltanto delle eccezioni cattoliche. Una dottrina dello Stato, una Staatslehre in Germania, resta sia lontana dal dispotismo quanto da posizioni assolutistiche, ma è anche lontana da difendere i diritti naturali, i diritti fondamentali. Questo però dipende molto dai territori, quindi va calato nuovamente nelle realtà storiche. In realtà non c'è una presenza consistente dei cattolici in questa Staatslehre, soprattutto in riferimento ai diritti fondamentali, alla libertà dall'influenza statale, al diritto di una presenza nello Stato. Appartengono piuttosto ad autori di altra confessione. È significativo a questo proposito che nel Kulturkampf ci siano da parte evangelica degli interventi a rimproverare ai cattolici questa assenza, questa mancanza di iniziative. Restano soltanto rare presenze. In conclusione arrivano tardi a una dottrina dello Stato. Qui non si sente più. Il legame tra Stato e Chiesa non è chiarito, no? Kulturkampf e sue soluzioni, e non c'è dunque una concentrazione scientifica, politica su questo argomento da parte cattolica. Sì, forse si potrebbe aggiungere che la concezione moderna dello Stato sviluppato dagli autori protestanti, poi hegeliana, si chiedeva l'integrazione del cittadino nello Stato e l'ubbidienza allo Stato. Quando i cattolici nell'Ottocento reclamavano un certo diritto alla resistenza, al Widerstandsrecht, venivano riguardati e dichiarati amoderni e premoderni dalla dottrina protestante, prussiana, hegeliana, eccetera. E si chiede ora come si potrebbe conciliare anche per il mondo di oggi e di domani quello che all'Ottocento pareva come unmodern, antimodern, se certi elementi dell'antimodernismo, come sembrava all'Ottocento cattolico, non potrebbero formare elementi di una modernità più larga, cioè recepire la rivoluzione francese senza combatterla, recepirla e creare un mondo nuovo senza voler tornare al Medioevo. Questo è il grande compito da compiere ancora. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, ringrazio soprattutto il professor Meyer per le sue risposte, che erano altre conferenze, e lo ringrazio anche se pare forse polemico, per il suo accenno ad una tradizione storiografica come quella di Hans-Ulrich Wehler. Se ne può discutere a lungo, lo so, e che lui abbia detto delle cose giustissime lo sappiamo tutto, ma quando parla del mondo cattolico parla evidentemente di un mondo che non conosce. Wer seine Ausführungen in der modernen Sozialgeschichte Deutschlands mit der Behauptung beginnt, dass der Abschnitt über den Katholizismus, dass die geistlichen Staaten des Alten Reiches Theokratien gewesen seien, der beweist nur, dass er nicht weiß, wovon er redet. Und das könnte man über viele andere Dinge weiterführen. Es gibt eben diese Verlängerung der Vorurteile, und meistens sind ja diese Vorurteile nicht zwischen den Konfessionen, sondern, wenn ich recht sehe, kommen sie aus einem immer weiter säkularisierten Weltbild, welches eben einfach auf Positionen etwa Treitschkes oder Webers stehen bleibt, anstatt eben nun modernere Ansätze einzugreifen. Aber dies wäre dann eine weitere Diskussion. Wir müssen jetzt... leider schließen. Ich wollte nur auf die Behandlung des Katholizismus des 19. Jahrhunderts in Wehlers Sozialgeschichte hinweisen. Und wir müssen, wie gesagt, schließen. Und ich glaube, dass wir über die vielen Anregungen und Einwände des heutigen Vormittages noch lange nachzudenken haben. Grazie a tutti. cominceremo alle tre, alle 15 in punto, perché avremo due relazioni di amici italiani. Ja. Jetzt müssen wir immer. Ja, Sie wissen ja, dass der Zug um 15.04 Uhr ein relativ langsamer Zug ist. Ja, ja, ich weiß, aber ich habe keinen anderen. Der andere ist Ihnen zu spät, nicht dieser Garda. Der fährt ja, nicht immer, da kriege ich den Anschlusszug in München nach Wuppertal. Ach, Sie müssen. Das haben wir geklärt, ich muss ja nach Wuppertal. Ja. Sono piuttosto densi perché prevedono due relazioni. La prima è quella indicata dal programma, sarà tenuta dal professor Guido Verucci, che siede alla mia sinistra, sull'argomento anticlericalismo e laicismo, aspetti culturali. La seconda invece sarà tenuta dal professor Varnier e sostituisce la relazione di Chiosso, che è stata tenuta, come ricorderete, il giorno dell'inaugurazione, e seguirà ovviamente la relazione del professor Verucci. Per quanto riguarda i tempi, io propongo di procedere in questo modo.